Franz Nabel, das Grab des Lebendigen oder die Ortliebschen Frauen, Studie aus dem kleinbürgerlichen Leben, gelesen von Schalkmar. Kapitel 2: Krampus und Herr Nikolai. Im Herbst des dritten Jahres nach dem Tod des Inspektors trat wieder ein Ereignis ein, und zwar diesmal eines im Grunde genommen fröhlicher Art, das so geringfügig es auch im Allgemeinen erscheinen mochte, die Frauen doch in die höchste Regung versetzte und beinahe verändernd in ihr Leben eingriff. Der Hilfsarbeiter der beiden alten Gärtnersleute hatte am Morgen eines jener Sonntage, an dem die ortliebsche Familie zu Besuch zu kommen pflegte, auf einer Wiese des herrschaftlichen Parkes einen Star gefangen. Der arme Vogel war wohl im Laufe des Sommers einer Katze in die Krallen geraten oder durch den Gewehrschuss eines um Nutzen und Vorteil allzu besorgten Gartenbesitzers verletzt worden, denn sein linker Flügel hing gelähmt herab, so dass er sich nur hüpfend und kläglich flatternd fortbewegen konnte. Seine Gefährten waren schon längst nach dem Süden fortgezogen, er aber hatte zurückbleiben müssen und sich nun durch den ersten Nachtfrost halb erstarrt dem Griffe des gutmütigen Gärtnerburschen nicht entziehen können, der ihn den beiden alten Leuten sogleich in die Stube brachte. Sie versuchten zunächst den Vogel, der durch die Wärme belebt, ängstlich und unter unbeholfenen Flügelschlägen im ganzen Zimmer herumfuhr, mit Milch und Semmelbrocken zu füttern, und weil ihnen das nicht gelang, sperrten sie ihn in eine ziemlich große, mit Luftlöchern versehene Schachtel. »Wir wollen ihn den Kleinen mitgeben«, meinte die Gärtnersfrau, die ihre erwachsenen Enkel noch immer als Kinder vor sich sah. »Sie werden sich über ihn freuen und auch besser mit ihm umgehen können als wir alten Leute.« Sobald die erwartenden Gäste am Nachmittag gekommen waren und die Überkleider abgelegt hatten, brachte sie auch gleich die Schachtel herbeigeschleppt und machte die Enkel mit dem Geheimnis von Inhalt und dem, was sie damit plante, bekannt. Zunächst war allerdings nicht viel von Freude über das angebotene Geschenk zu merken. Nur der junge Walter und Anna öffneten den Deckel ein wenig und versuchten, den Vogel durch den Spalt zu erblicken. Josephine verzog ihre schmalen Lippen spöttisch, und Frau Ortlieb selbst gab sich gar keine Mühe, ihr Missvergnügen zu verhehlen. »Mein Gott, was sollen wir denn in unserer kleinen Wohnung mit einem Tier anfangen?« entsetzte sie sich. »Es wird uns ja nur alles schmutzig machen und ruinieren.« Die beiden Alten waren über diese Abweisung ein wenig betrübt. Teils, weil sie in ihrer Gutmütigkeit dem armen Vogel ein möglichst günstiges Los zu bereiten wünschten, teils, weil sie wirklich gehofft hatten, vor allem den beiden Mädchen, deren Bedürfnislosigkeit und Bescheidenheit sie wohl kannten, damit ein kleines Vergnügen zu bieten. Schon wollten sie vorschlagen, das Tier auf rasche Weise töten zu lassen, um ihm alle weiteren Quälereien und Misshandlungen zu ersparen, als plötzlich der junge Walter, der in einer dumpfen Ahnung seines eigenen Leidens mit dem lahmen, in seiner Bewegungsfreiheit behinderten Geschöpf Mitleid fühlte, bat, den Star behalten zu dürfen. Anna, die es freilich nur ganz im Geheimen stets ein wenig mit dem Bruder hielt, schloss sich seiner Bitte an, und so gab die Mutter zuletzt ihre Zustimmung, nachdem sie den Sohn ausdrücklich ermahnt hatte, er möge für das Tier immer selbst Sorge tragen, dass sie, die Frauen, keine Zeit hätten, sich neben ihrer anderweitigen Arbeiten auch noch mit derlei abzugeben. Josephine schwieg und saß mit einer so teilnahmlosen Miene da, als sei ihr die ganze Angelegenheit vollkommen gleichgültig. Dabei überlegte sie aber schon, wie sie den Geschwistern und der Mutter daheim am leichtesten und einfachsten die Überzeugung beibringen könne, dass der Vogel aus dem Hause geschafft werden müsse. Während der Rückfahrt mit der Straßenbahn hielt Walter die Schachtel behutsam auf den Knien, und Anna, die ihm gegenüber saß, sagte plötzlich, »Da drin wird der Vogel aber nicht bleiben können.« Der Junge schüttelte den Kopf. »Nein, er braucht doch Luft und Licht.« »Wir werden schauen müssen, dass wir ihm einen Käfig verschaffen«, fuhr sie nachdenklich fort. Jetzt horchte die Mutter auf. »Einen Käfig? Woher sollen wir denn einen Käfig hernehmen? Du denkst doch nicht ernsthaft drüber nach, dafür Geld auszugeben.« Josephine verzog ihre Lippen wieder zu einem unmerklich spöttischen Lächeln. »Ja, freilich«, seufzte Anna bedauernd auf. »Ein ordentlicher Käfig kostet wahrscheinlich viel Geld.« Walter blickte traurig auf die braune Schachtel nieder und überlegte, ob er wohl im Laufe der Zeit von seinem armseligen Taschengeld genügend zusammensparen könne, ohne sich zu fragen, was bis dahin mit dem Vogel geschehen solle. Es war ein Unsinn, dass wir uns das Vieh haben anhängen lassen, meinte die Mutter nach einer Weile. Und da sagte Anna, die das betrübte Gesicht des Jungen sich gegenüber sah, vielleicht können wir uns ja selbst einen Käfig zusammenrichten. Frau Ortlieb lachte auf. Was fällt dir ein? In diesem Augenblick mischte sich ganz unerwartet Josephine ins Gespräch. Warum sollen wir keinen Käfig zusammenstellen können? Die wenigen Worte der Schwester hatten genügt, ihren Gedanken unvermittelt eine andere Richtung zu geben. Die Aussicht auf die Anfertigung eines Vogelkäfigs übte auf ihre Erfindungsgabe und ihren kleinlichen Betätigungstrieb eine so lockende und starke Wirkung aus, dass sie in dem Starr auf einmal durchaus kein lästiges Anhängsel mehr sah. Sie empfand seinen Besitz im Hinblick auf allerhand damit verbundene, blitzartig vorausgeahnte Trödeleien, im Gegenteil geradezu als höchst wünschenswert. Anna, die froh war, eine so mächtige Unterstützung gefunden zu haben, begann sogleich mit der ihnen allen eigenen Gewandtheit eine Menge von Plänen zu entwerfen. Wir können ja die alte, blecherne Serviertasse als Boden verwenden und mit Sand bestauen und dann den Käfig auf irgendeine Weise darüber aufbauen. Vielleicht mit Holzstäbchen oder einem Spagatnetz. In den Maschen wieder hängen bleiben, warf Josephine ein. Auch wenn man sie ganz stramm über das Holz spannt. Das ist alles eins. Sie geben doch wieder nach. Draht müsste es auf jeden Fall sein. Und noch während der Heimfahrt und während des Weges von der Haltestelle durch die dunklen Seitengassen wurde ununterbrochen vorgeschlagen und verworfen, beraten und besprochen. Auch Walter, der seinen Schützling jetzt endgültig geborgen wusste, beteiligte sich eifrig an der Unterhaltung der Schwestern. Und Frau Ortlieb sah ein, dass jeder Widerstand vorläufig ausgeschlossen war und dass er sich an den Gedanken gewöhnen musste, von nun an ein neues Lebewesen im Hause zu haben. Sobald sie in der Wohnung angelangt waren, wurden zunächst wieder Fütterungsversuche mit Milch und Semmelbrocken unternommen. Aber der Vogel wollte durchaus nichts fressen, obwohl Josephine selbst allerhand Künste und Listen versuchte, um ihm das Futter begehrlich zu machen. Man musste sich schließlich mit Begnügen, ihm ein Schüsselchen mit Wasser in die Schachtel zu schieben und ihn sich selbst zu überlassen, in der Hoffnung, er werde nächtlicherweile Einkehr in sich halten und Vernunft annehmen. Morgen wird er schon fressen, wenn er mehr Hunger hat, meinte Anna. Die Hauptsache ist, dass er aus der Schachtel herauskommt, entschied die ältere Schwester, und Walter sagte ängstlich, wenn er nur nicht erstickt. Dann wären wir wenigstens alle Sorgen los, wagte Frau Ortlieb noch einmal zu gestehen. Aber Josephine sah sie mit einem bitterbösen Blick an. Wie einem so ein armes, kleines Vieh nicht leid tun kann. Und dann an den Bruder gewendet. Über Nacht wird er schon vertragen. Er hat ja Luft genug. Und morgen machen wir ihm vor der Hand nur aus der Blechtasse und einem breitmaschigen Drahtnetz eine Art Haus zurecht. Darin kann er es schon ein paar Tage aushalten. Und wir haben Zeit, nachzudenken, wie wir am besten einen wirklichen Käfig zusammenstellen. Am nächsten Tag brachte Anna vom Einkauf ein Stückchen altes Drahtgeflecht mit, das sie mit einem Trödler um wenige Heller erstanden hatte. Und nun formten die beiden Schwestern daraus über der mit Reibsand bestreuten Blechtasse ein sonderbares Gehäuse, das allerdings einer geheimnisvollen, mittelalterlichen Rattenfalle ähnlicher sah als einem Vogelkäfig, einstweilen aber seinen Zweck ganz gut erfüllte. Der junge Walter war morgen, nachdem er sich noch einmal vergeblich bemüht hatte, den Starr zum Fressen zu bewegen, traurig in die Schule gegangen. Als er zum Mittag wieder heimkehrte, saß der Vogel schon in seiner neuen Behausung. Er war jetzt so weit beruhigt, dass er nicht mehr in sinnloser Angst gegen das Gitter anflatterte, sondern scheinbar teilnahmlos, in Wirklichkeit aber misstrauisch beobachtend in einem Winkel hockte. Nur die in Milch eingetauchten Semmelstücke, die man ihm in sein Gefängnis hineingeschoben hatte, ließ er nach wie vor unberührt liegen. Wenn er nichts frisst, wird er schließlich doch zugrunde gehen, meinte Josephine, während sie alle betrübt das Tier umstanden, und aus ihrer Stimme klang ehrliches Bedauern, denn es hätte ihr sehr leid getan, auf die verlockend umständliche Lösung der Käfigfrage, die noch bevorstand, verzichten zu müssen. Anna wollte dem Vogel einen Brocken näher schieben, aber sie erreichte damit nur, dass er wieder ängstlich herumzuflattern begann. Vielleicht mag er ja überhaupt keine Milch und keine Semmel. Josephine wandte sich beinahe ärgerlich an den Bruder. Du sollst doch eigentlich wissen, was so ein Vieh frisst. Habt denn das nicht in der Schule gelernt? Walter hatte allerdings in der ersten Klasse des Gymnasiums Zoologieunterricht gehabt, aber über den Geschmack der Vögel im Allgemeinen und der Starre im Besonderen konnte er keine Auskunft geben, so leid es ihm auch um des neuen Hausgenossen willen tat. Da kam plötzlich Anna, die in hauswärtigen Dingen mehr Sicherheit besaß als die anderen, auf einen rettenden Gedanken. Es ist hier ganz in der Nähe eine Vogelhandlung. Ich bin beim Einkaufen schon ein paar Mal vorbeigekommen. Vielleicht könnte ich Nachmittag einen Sprung hinunter machen und mich erkundigen. Dort könntest du am ehesten etwas erfahren. Das ist schon richtig. Stimmte Josephine bei. Aber du kannst doch nicht einfach nur so hineingehen und fragen, ohne etwas zu kaufen. Warum denn nicht? Daraus mache ich mir gar nichts. Aber in Josephine steckte trotz der dürftigen Verhältnisse, in denen sie lebte, oder vielleicht gerade deshalb ein gutes Stück Hochmut und Stolz. Man wird sich von den Leuten doch keine Gnade erweisen lassen. Kauf ganz einfach gleich das Futter bei ihnen und dann kannst du auch feinen Vogelsand mitbringen. Der Reibsand ist ohnehin nicht zu gebrauchen. Anna war damit zufrieden. Ja, das kann ich auch. Und während nach Tisch Frau Ortlieb mit der älteren Tochter in der Küche wirtschaftete und Walter von neuer Hoffnung erfüllt vor dem Vogel saß, ging sie sogleich aus und hatte nach wenigen Schritten in einer Seitengasse das Geschäft gefunden, dessen sie sich von ihren Einkaufsgängen her erinnerte. Es war ein winzig kleiner Laden, ohne Auslage, und nur hinter der einen Hälfte der Glastüre waren ein Käfig mit Tauben, darauf eine Kiste mit weißen Mäusen und zu oberst ein viereckiges Glas mit schlammigem Wasser und allerhand Fisch- und Schneckenzeug sichtbar aufgestellt, um die Vorübergehenden aufmerksam zu machen, mit welcher Ware hier gehandelt würde. Über dem Eingang aber hing eine schwarze Tafel, auf der mit verwaschenen Goldbuchstaben geschrieben stand: Tierhandlung Adam Nikolai. Einen Augenblick zögerte das Mädchen noch, dann fasste sie entschlossen nach der Klinke und trat ein. Beim Aufgehen der Tür rasselte in einem an den Laden angrenzenden Raume eine heisere Glocke, die den Geschäftsinhaber auf den Besuch eines Kunden oder wohl auch eines ungebetenen Gastes aufmerksam machen sollte. Zugleich erhob sich ein unliebliches Durcheinander von Hundegebell, Taubengegurre und Vogelgeflatter. Und dann erschien durch eine Glastüre an der rückwärtigen Wand des Ladens ein kleiner, magerer Mann, der sich die Brille auf der Nasenwurzel zurechtschob und das Mädchen nach Art kurzsichtiger ein wenig unsicher durch die Gläser anblickte. »Womit kann ich der Dame dienen?« Anna fühlte trotz ihrer Sicherheit in solchen Dingen, dass er sich hier doch in ein recht ungewöhnliches Beginnen eingelassen habe und dass der Fall nicht so einfach sei wie der Einkauf eines halben Kilos Mehl oder die Frage nach dem Preis eines Dutzend Eier. Sie musste ihre trockenen Lippen zuerst mit der Zungenspitze befeuchten, bevor sie sprechen konnte. Ich wollte mich nur erkundigen. Wir haben nämlich einen Vogel, einen Star. Herr Nikolai knetete bald mit der linken die Finger der rechten, bald mit der rechten die Finger der linken Hand, als seien sie vor Kälte erstarrt und neigte mehrmals freundlich den Kopf. Oh, ein Star, ein liebes und lustiges Tier. Man könnte beinahe sagen, klug. Das weiß ich nicht, aber er will nichts fressen. Oh, also vermutlich frisch gefangen und noch nicht eingewöhnt. Anna war froh, irgendetwas erzählen zu können. Wir haben ihn erst gestern bekommen, von den Großeltern. Mein Großvater ist nämlich Gärtner in einer großen Villa mit einem Park. Herr Nikolai knetete wieder seine Finger. Oh, ein freundlicher Beruf. Sie beachtete diese Bemerkung nicht, die das Gespräch ein wenig vom rein Geschäftlichen ablenken sollte. Ja, und da hat gestern in der Früh der Arbeiter den Vogel auf einer Wiese gefangen. Er kann nämlich nicht fliegen, er kann nur den rechten Flügel bewegen. Der linke hängt ganz steif herunter. Das trifft sich ja eigentlich recht gut. Hier lächelte Herr Nikolai. Ich meine natürlich nicht für den Star, sondern für Sie. Er wird auf diese Weise rascher zahm werden, weil er fühlt, dass er gewissermaßen auf fremde Hilfe und Unterstützung angewiesen ist. Glauben Sie, wirklich? Gewiss, mein Fräulein. Er unterbrach sich plötzlich. Oder, gnädige Frau? Ich weiß nicht. Sie erschrak über diese Frage so heftig, dass sie ihn eine Zeit lang sprachlos anstarrte. Dann wurde sie glühend rot. Oh, nein, nein. Und er suchte ihr weltminisch über die Verlegenheit hinwegzuhelfen. Ja, was ich sagen wollte, ein krankes Tier schließt sich natürlich viel leichter an einen Menschen an, als ein gesundes, weil ihm sein Instinkt verrät, dass er hier vielleicht Hilfe finden kann. Er will aber doch nicht fressen, nicht einen Bissen. Herr Nikolai lächelte das gütige Lächeln des besserwissenden Verstehenden. Freiwillig dürfte sich anfangs allerdings nicht dazu entschließen. Sie werden ihn zunächst wohl mit sanfter Gewalt dazu zwingen müssen. Ja, aber wie soll man das denn machen? Nichts einfacher als das. Einen Augenblick bitte. Er fing aus einem der an der Wand hängenden Käfige eine Drossel heraus und stellte eine Schüssel mit kleinen, braunglänzenden Würmern auf das Pult. Sodann öffnete er dem Vogel mit der einen Hand, während er ihn behutsam festhielt, vorsichtig den Schnabel und steckte ihm mit der anderen einen Wurm hinein, der sogleich verschluckt wurde. Auf diese Weise. Und dabei sah er Anna an, als wollte er sie fragen, ob sie den Vorgang richtig verstanden habe. Sie zeigte sich sehr verwundert, wie schnell es gegangen war. So macht man das? Das kann doch wirklich nicht so schwer sein. Gewiss nicht, meinte er, während er die Drossel in den Käfig zurücksteckte. Übrigens möchte ich Ihnen zur Erleichterung empfehlen, die Futterbrocken an ein zugespitztes Stäbchen zu spießen und auf diese Weise dem Vogel in den Schnabel zu schieben. Natürlich recht vorsichtig, damit Sie ihn nicht verletzen. Ja, freilich, das will ich. Wenn ich nach Hause komme, gleich mit einem Stück Milchsemmel versuchen. Sie sah ihn mit einem unsicheren Blick an. Oder glauben Sie, dass er die überhaupt nicht frisst? Herr Nikolai lächelte wieder mit gütiger Überlegenheit. Im Allgemeinen unter der Freiheit pflegen sich Starre allerdings nicht von Milchsemmel zu nähern, sondern von Würmern und Insekten. Und um sich bei den Menschen besonders beliebt zu machen, von Kirschen und Weinbeeren und ähnlichen Früchten. Diese Aufklärung versetzte Anna in völlige Ratlosigkeit. Mein Gott, wo soll man denn immer Würmer und Kirschen hernehmen? Er deutete mit der Hand nach der kleinen Schüssel, die er für die Fütterung des Vogels auf den Ladentisch gestellt hatte und in der es rastlos durcheinander wimmelte. Ich kann Ihnen jederzeit mit frischen Mehlwürmern aufwarten, Sommer und Winter. Für den Anfang würde ich aber raten, gekochtes Fleisch zu nehmen, natürlich in kleine Stückchen zerschnitten. Der Billigkeit halber könnte es auch Pferdeleber sein. Und sonst frisst er gar nichts? Sämereien, oder wie man zu sagen pflegt, Vogelfutter, nicht? Dagegen möchte ich empfehlen, sobald er einmal selbstständig frisst, unter das Fleisch feingehackte gelbe Rüben zu mischen. Das macht ja auch sonst keine Schwierigkeit, da man dieses Gemüse gewöhnlich für die Suppe zu verwenden pflegt. Nicht wahr? Sie nickte. Ja, das geht schon. Aber dann könnte ich wenigstens Vogelsandbienen bekommen. Herr Nikolai verneigte sich lebhaft. Selbstverständlich, mein Fräulein. In der feinsten, reinsten Qualität. Er holte aus einem Schubfach ein zierlich zusammengerichtetes Bäckchen und legte es vor sie auf den Tisch. Sie nahm es abwiegend in die Hand. Wie lange kommt man denn beiläufig damit aus? Ach Gott, Sie werden ja wohl keinen allzu großen Käfig haben. Sie errötete flüchtig und dachte einen Augenblick daran zu fragen, wie viel wohl ein hübscher Vogelkäfig kosten möge. Aber zugleich fiel ihr ein, dass sie ihn ja doch nicht kaufen könne und wie sehr sie sich schon alle darauf freuten, das Kunstwerk eigenhändig anzufertigen. Und so sagte sie nur, Nein, woher denn? Dann reicht er schon für 8 oder 10 Tage. Und was soll das Paket kosten? 3 Kreuzer, wenn ich bitten darf. Sie sah ihn erstaunt an. Herr Nikolai bearbeitete schon wieder seine Finger. Nun, es ist ja doch kein allzu wertvoller Artikel. Und dann, er lächelte ein wenig, während er seine Brille auf der Nasenwurzel zurechtrückte. Ein Geschäftsgeheimnis soll man freilich nie verraten, aber darf ich wohl hoffen, dass Sie keinen Gebrauch davon machen werden? Diesen sogenannten Vogelsand kann man sich ja ganz leicht selbst verschaffen. Man findet ihn ja überall in den Flüssen und den Bächen angeschwemmt. Auch in der nächsten Umgebung der Stadt. Sie nahm die Geldbörse aus ihrer Handtasche und zählte die 3 Kupferstücke auf das Pult. Ja, wenn man Gelegenheit hat, hinauszukommen. Aber wir sind ja beinahe immer zu Hause. Höchstens, dass wir einmal am Sonntag zu den Großeltern fahren. Er strich das Geld in die geöffnete Schublade. Besten Dank. Es würde übrigens kaum für die Mühe stehen, besonders da ich immer schönen, trockenen Sand vorrätig habe. Das Fräulein wohnen doch jedenfalls in der Nähe. Anna hatte das Paket genommen und wandte sich zum Gehen. Ja, gleich um die Ecke. Herr Nikolai kam eilig um den Ladentisch herum, um mir die Türe zu öffnen. Eben, eben. Ich habe mir gleich gedacht, dass ich die Dame schon öfters gesehen haben muss. Ich empfehle mich bestens, ich empfehle mich und das nächste Mal wieder, wenn ich bitten darf. Er drückte die Klinke nieder, im anstoßenden Raume rasselte die Glocke, die Hunde bellten, die Vögel flatterten und dann stand sie auf der Gasse. Und erst jetzt, während sie langsam ihrem Hause zuging, kam mir die kleine Begebenheit der letzten Augenblicke mit all ihren Einzelheiten klar und deutlich zu Bewusstsein. Sie sah den engen, düsteren Raum vor sich, dessen Bild sie bei ihrem Verweilen darin nur ganz verschwommen in sich aufgenommen hatte, mit den wenigen großen Käfigen auf dem Fußboden, in denen wohl die bellenden Hunde und die gurrenden Tauben saßen und den vielen vergitterten Kästchen an den Wänden, daraus das Zwitschern und Flattern kam. Sie spürte den beißenden, aber durchaus nicht unangenehmen Geruch, der die Luft des Geschäftes erfüllte, und sie hörte plötzlich das leise, regelmäßige Ticken einer Uhr, die über der Tür zu dem an den Laden angrenzenden Raum hängen mochte. Und auch das Gespräch mit dem Tierhändler tauchte erst jetzt in allen Worten und Wendungen vor ihr auf, und sie wunderte sich darüber, wie leicht sie es geführt und um wie viel mehr sie sogar gesagt hatte, als unbedingt notwendig gewesen wäre. Dabei erschrak sie aber auch ein wenig, wenn sie daran dachte, dass sie vielleicht doch den einen oder den anderen der erhaltenen Ratschläge vergessen haben könnte, und wie sie sich nun alles noch einmal der Reihe nach wiederholte, dass der Vogel keine Semmel, sondern gekochtes, in kleine Stücke geschnittenen Fleisch erhalten solle, und zwar auf die Weise, wie es ihr an der jungen grauen Drossel gezeigt worden war, nur etwa noch mit Zuhilfenahme eines zugespitzten Stäbchens, und dass man ihm später, wenn er schon selbstständig fressen würde, das Fleisch mit fein gehackten gelben Rüben untermischen müsse. Wie sie sich dies nun noch einmal im Stillen vorsagte und sah, dass sie noch alles genau wusste, da erfasste sie eine unbändige Freude, denn sie empfand ein Gefühl, als habe sie den Herrn Nikolai in gelungenster Weise überlistet und ihm mit dem lächerlichen Betrage für den Vogelsand die wichtigsten Geheimnisse entlockt, deren Enthüllung ihr wohl sonst nicht so leicht gelungen wäre. Als sie nach Hause kam, wurde sie vom Bruder und der Schwester schon ungeduldig erwartet, und Josephine herrschte sie in ihrer bissigen, schulmeisternden Weise sogleich an. »Wo bleibst du denn so lange?« Sie legte das Paket mit dem Vogelsand auf den Tisch. »Ich habe mich doch nach allem erkundigen müssen. Hier ist der Sand. Er kostet nur 3 Kreuzer.« Nachdem sie den Geschwistern genau und umständlich erklärt hatte, womit und in welcher Weise der Vogel zu füttern sei, schickten sie sich an, den ersten Versuch zu unternehmen. Ein Stückchen Fleisch war noch vom Mittag für das Abendbrot des jungen Walter aufgespart, der, seitdem er sich dem männlichen Alter näherte, anstelle des verstorbenen Vaters ganz unmerklich in den Mittelpunkt der mütterlichen und schwesterlichen Aufmerksamkeiten zu rücken begann. Ein Holzstäbchen war auch in aller Eile zurechtgeschnitzt, und so konnte das große Werk in Angriff genommen werden. Und siehe da, es gelang gleich das erste Mal, über alles Erwarten. Der Starr ließ sich ohne sonderliches Widerstreben aus seiner Behausung herausnehmen und den Schnabel öffnen, und sobald er den Fleischbrocken im Rachen spürte, würgte er ihn gierig hinunter und schien mit Behagen und auf eine Wiederholung des narrhaften Vorganges zu warten. Die jungen Leute waren darüber sehr erfreut, denn jetzt durften sie hoffen, der schlimmsten Sorge für das leibliche Wohl ihres Schützlings enthoben zu sein. Und tatsächlich sollten sie sich in dieser Erwartung nicht getäuscht sehen. Am nächsten Tage ging die Fütterung in der gleichen Weise und ebenso anstandslos vonstatten. Am dritten Tage ließ es der Vogel aber nicht erst dazu kommen, dass ihm der Schnabel geöffnet werde, sondern er schnappte von selbst nach dem bereitgehaltenen Fleischstückchen und verschluckte es, bevor seine Gönner den ganzen Vorgang noch recht begreifen konnten. Von dieser Stunde an war er mit seinem Geschick völlig versöhnt und zufrieden. Den Hauptzweck seines neuen Daseins sah er im Fressen und jeden Vormittag, sobald ihn die Mädchen den kleinen Glasnapf gefüllt hatten, suchte zunächst mit großer Geschicklichkeit die Fleischbrocken aus dem Futter heraus und erst, wenn keine einzige Faser mehr zu finden war, entschloss er sich unter ständigem Sträuben und Schütteln des Gefieders auch die gehackten Rüben zu verzehren. Musste dann trotz allen Gekrächzes und Herumspringens einsehen, dass vorderhand nichts mehr zu erwarten war, saß er sehr ernst und ruhig auf seinem Querstäbchen und verfolgte mit gespannter Aufmerksamkeit das Kommen und Gehen der Frauen und die Herumwirtschaften im Zimmer. Versammelte sich die Familie zum Mittag bei Tisch, wurde er sich alsbald klar darüber, dass dieser Vorgang die Fütterung der Menschen bedeute und verlangte, unbekümmert darum, ob ihre Speisen für ihn genießbar waren oder nicht, lärmend und ungeduldig seinen Anteil daran. Allein der Herr Nikolai Anna während eines ihrer späteren Besuche in seinem Laden nahegelegt hatte, dem Vogel nichts anderes zu geben als sein tägliches Futter, und da man um das Wohl des Tieres noch übermäßig besorgt war, wurde der Rat dieses anerkannten Fachmannes einstweilen wenigstens befolgt. Dagegen beschlossen die Mädchen eines Nachmittags, den Starr in Anbetracht seiner Flügellahmheit ein wenig freizulassen. Das Tier zeigte sich mit dieser Veränderung höchst einverstanden, wanderte auf dem Fußboden umher, als habe es niemals eine Wiese oder einen Baum gekannt, und durchstöberte das Zimmer bis in seinen äußersten Winkel. Aber durchaus nicht, um vielleicht einen Ausweg aus der Gefangenschaft zu finden, sondern lediglich um jeden erreichbaren Gegenstand, mochte es ein Sesselbein, die Tischleiste oder die herabhängende Borte des Kanapees sein, neugierig zu beäugeln und mit dem Schnabel auf seine Genießbarkeit hin zu untersuchen. Auch ein erfrischendes Bad, auf dessen Notwendigkeit Herr Nikolai gleichfalls hingewiesen hatte, erschien dem Starr höchst willkommen. Nur war er hinsichtlich der Badegelegenheit etwas anderer Meinung als die beiden Mädchen und der junge Walter. Diese stellten, während er eben wieder einmal frei im Zimmer herumlief, ein flaches, mit Wasser gefülltes Schüsselchen auf den Boden und meinten, er würde es nun als Badewanne benutzen. Der Vogel kam auch sogleich neugierig herbei, kostete die Flüssigkeit zunächst vorsichtig, trippelte ein paar Mal rund um die Schüssel umher und bohrte schließlich den Schnabel so kräftig und geschickt unter ihren Rand, dass es ihm gelang, sie umzukippen und das Wasser auszuschütten. In der auf diese Weise erzeugten seichten Pfütze aber plätscherte und flatterte er so lange, bis alle seine Federn verklebt und stachelig vom Körper abstanden und die nackte, bläuliche Haut dazwischen sichtbar wurde. Durch seine Zutraulichkeit und seine albernen, lustigen Streiche gewann er sich die Freundschaft der drei Geschwister in immer höherem Maß, und zudem brachte er auch durch die tägliche Reinigung seines Gehäuses und durch den Unfug, den er im Zimmer trieb, in die Arbeit der Mädchen eine von Josephine, ja schon am Tage seines Eintritts in den Familienkreis, vorausgeahnte Fülle und Abwechslungen. Nur Frau Ortlieb konnte sich niemals entschließen, dem Tier ein gutes Wort oder einen freundlichen Blick zu schenken. Doch mochte dies kaum auf irgendwelche feindselige Gefühle zurückzuführen sein, die sie gegen den Vogel hegte, sondern auf die ganze Art ihres Wesens, die sie auch gehindert hatte, ihre eigenen Kinder, als sie noch klein waren, zu liebkosen. Im Übrigen enthielten sich die Mädchen und Walter selbst, so lieb ihnen der Starr war, jeder Zärtlichkeit gegen ihn. Und es geschah nie, dass sie ihm Schmeichelnamen gaben oder ihn zu streicheln versuchten. Er galt ihnen eben als ein Mitglied ihres Kreises, und sie behandelten ihn gerade so wie ein anderer selbst. Im Laufe der ersten Wochen wurde auch die Herstellung des Käfigs, die bei Josephine den Anstoß zu der endgültigen Aufnahme des Starres gegeben hatte, nach langwierigen Vorbereitungen in Angriff genommen und glücklich durchgeführt. Dass Anna beim Einkauf der einzelnen notwendigen Bestandteile ebenso viel oder vielleicht noch mehr ausgeben musste, als ein fertiger Vogelkäfig gekostet hätte, daran dachten sie in der Freude an ihrer Arbeit nicht, und ihre Genugtuung über das Gelingen war so groß, dass sie zu der verausgabten Summe gewiss in keinem Verhältnis stand. weil aber der Star, sobald er in übler Laune geriet, und dies geschah vor allem am Abend, wenn er beim Aufflammen der Lampe aus dem Schlafe geschreckt wurde, in sonderbarer Weise die kleinen Kopffedern sträubte und so bösartig dreinblickte wie ein winziger Teufel, tauften ihn die Geschwister einstimmig Krampus. Zu Annas täglichen Einkäufen, die sie seitdem der Mutter die Anzeichen des beginnenden Herzleidens, das Stiegensteigen erschwerten, ganz allein besorgte, kam von nun an auch zwei- oder dreimal im Monat ein Besuch im Geschäfte des Herrn Adam Nikolai, denn so oft musste trotz aller Sparsamkeit ein neuer Vorrat von Vogelsand angeschafft werden. Im Anfang, nach ihrer ersten Begegnung mit dem kleinen Tierhändler, fielen ihr diese Gänge wohl etwas schwer, da sie durchaus nicht das Verlangen fühlte, sich mit ihm wieder in ein Gespräch über Dinge einzulassen, die ihn im Grunde genommen doch gar nichts angingen, und die sie bei ihrem ersten Besuch nur aus Verlegenheit und um ihm die Geheimnisse der Vogelfütterung zu entlocken, vorgebracht hatte. Wozu brauchte Herr Nikolai eigentlich zu wissen, dass sie selbst in der Nähe seines Geschäfts wohne und sonntags manches Mal mit ihren Angehörigen zu den Großeltern in die schöne Villa am Rande der Stadt hinausfuhr, wo der Großvater als Gärtner lebte? Aber der Vogelhändler war von einer so herzlichen und einfachen Freundlichkeit, dass sie beim besten Willen und, was noch viel mehr bedeuten mochte, trotz ihrer angeborenen und anerzogenen Scheu vor allen fremden Menschen nicht allzu zurückhaltend oder gar unhöflich gegen ihn sein konnte. Der Fleischhauer und der Kreisler, bei denen sie schon seit vielen Jahren täglich und nach ihrer Meinung um ganz beträchtliche Summen einkaufte, gab mir niemals ein freundliches Wort. Ja, sie fuhren sie im Gegenteil manchmal noch grob an, wenn sie sich irgendeine minderwertige Ware nicht anhängen lassen wollte. Herr Nikolai dagegen benahm sich gegen sie, obwohl sie nur zwei- oder dreimal monatlich in seinem Geschäft erschien und auch da nur um 3 Kreuzer Vogelsand oder vielleicht um 5 Kreuzer Mehlwürmer kaufte, stets so unendlich liebenswürdig, als sei sie seine beste, wertvollste Kundschaft. Dieser Unterschied im menschlichen Wesen musste sich schließlich ihrer bisher gewaltsam unterdrückten, aber keineswegs getrübten Erkenntnis aufdrängen, und sie gelangte mit der Zeit zu der Einsicht, dass es wohl geraten sei, sich von Leuten, die außerhalb ihres eigenen Kreises standen, im Allgemeinen zu hüten, dass jene einander aber durchaus nicht gleichen müssten, so wenig wie eben der grobe Fleischhacker und der verdrießliche Krämer, dem allzeit freundlichen Herrn Nikolai. So begann sie, nachdem auf ihre allererste Unterhaltung mit dem Tierhändler ein ernüchternder und erkältender Rückschlag gefolgt war, allmählich wieder zutraulicher zu werden und seinen gutmütigen Versuchen, irgendein alltägliches Gespräch anzuknüpfen, nicht mehr mit verlegener Hast auszuweichen. Und Herr Nikolai, der sein Geschäft mehr aus Liebhaberei als um eines Gewinnes willen betrieb, zeigte sich ihr dafür sehr dankbar, da er nur selten einen Kunden sah und auch sonst ein recht einsamer Gesell war, der seine Tage meist in deren Verkaufsraum anschließenden kleinen Wohnung bei einem leicht fasslichen, gediegenen Buche zubrachte. Denn er war von dem Bestreben erfüllt, in das Leben und das ganze Wesen jener Geschöpfe, denen sein Handeln galt, gründlicher und tiefer einzudringen, und las daher gern naturwissenschaftliche Werke oder besuchte volkstümliche Vorträge, die von berufenen Männern zur Aufklärung und Heranbildung der breiten Bevölkerungsschichten veranstaltet wurden. Von dem, was auf diese Weise lernte und erfuhr, fühlte sich aber so beglückt, dass er Sehnsucht empfand, darüber zu sprechen und sein bescheidenes Wissen auch anderen Menschen mitzuteilen. Menschen, von denen er sich verstanden glaubte und die seine ernsthaften Bestrebungen nicht für unnütze Tagdiebereien ansahen und verlachten. Freilich, als Anna das erste Mal seinen Laden betrat, dachte er wohl kaum daran, in ihr einen solchen Menschen gefunden zu haben. Doch auch sie unterschied sich für ihn von den anderen seltenen Kunden, die manches Mal bei ihm auftauchten, in einer sehr angenehmen Weise und die leichte Unsicherheit und die Beschämung über den allzu geringfügigen Einkauf, die er an ihr zu bemerken meinte, veranlassten ihn, ihr womöglich noch freundlicher und liebenswürdiger entgegenzukommen, als es ohnehin schon in seinem Wesen lag. An dieser Freundlichkeit hielt er auch fest, als sie sich bei ihren nächsten Besuchen viel zurückhaltender zeigte und ihre kleinen Besorgungen gewissermaßen nur im Vorbeigehen erledigte, ohne sich auf irgendein Gespräch mit ihm einzulassen. Er entschuldigte sie vor sich selbst damit, dass sie vielleicht daheim oder bei irgendeinem anderen Einkauf einen Verdruss gehabt habe und wartete ruhig von einem zum anderen Mal, bis sie nach und nach wieder zugänglicher wurde und ihr Bäckchen Vogelsand in der Hand haltend noch eine Weile stehen blieb, um seine behutsamen Fragen mit ein paar Worten zu erwidern. Sie freute sich schließlich schon jedes Mal auf den Besuch bei dem Tierhändler und die Viertelstunde, die sie in seinem dämmerigen Laden verplauderte, bedeutete für sie, ohne dass sie es sich gestehen wollte, ja vielleicht ohne dass sie es auch nur wusste, ein Ausruhen und eine Erholung von dem ewigen Einerlei ihres täglichen Lebens und der sie umgebenden Menschen. Die Unterhaltung wurde für gewöhnlich durch eine Frage des Herrn Nikolai nach dem Befinden des Stars oder wie er sich seit dem er den Namen des Vogels kannte, scherzhaft auszudrücken liebte, des Herrn Krampus eingeleitet. Darauf gab Anna bereitwillig Bescheid und fügte meist noch einen Bericht über die neuesten Streiche und Albernheiten des Vogels hinzu. Herr Nikolai lauschte mit wohlwollender Heiterkeit, erklärte die verschiedenen Eigenarten des Tieres und ergänzte die Unterweisungen, die er bezüglich seiner Behandlung schon gegeben hatte, noch hier und da durch wertvolle Ratschläge. Eines Tages setzte sie durch die Mitteilung, dass der Vogel die Fähigkeit besitze, mancherlei Laute nachzuahmen oder wohl gar ein wiederholt vorgesagtes Wort nachzusprechen, in fassungsloses, beinahe an Entsetzen grenzendes Erstaunen. Sie berichtete zu Hause sogleich von der neu entdeckten Eigenschaft ihres Pfleglings und nun gaben sich die Geschwister wochenlang die erdenklichste Mühe, dem Star verschiedene Pfiffe und vor allem seinen eigenen Namen beizubringen. Allein Krampus verhielt sich gegen derlei Zumutungen durchaus ablehnend und beschränkte sich nach wie vor darauf, bei jeder Gelegenheit durch misstönendes Gekrächz seinem Wunsche nach Fraß Ausdruck zu verleihen. Obwohl es dem Mädchen anfangs unbegreiflich erschien war, dass einem Tier derartige Kunstfertigkeiten zu eigen sein sollten, fühlte sie sich jetzt doch außerordentlich enttäuscht. Die Geschwister verlachten sie zwar und meinten, der Vogelhändler habe sie zum Besten gehalten, allein wenn sie den Herrn Nikolai auch nicht mit Worten zu verteidigen wagte, so blieb sie in ihrem Innersten doch von seiner Glaubwürdigkeit und der Tiefe seines Wissens vollkommen überzeugt. Und dieses Festhalten ihres Glaubens an ihn wurde ihr reichlich belohnt, denn als sie ihm ihr Leid klagte und sich über die Ungelehrigkeit des Starres beschwerte, wusste er sie sogleich in der angenehmsten Weise zu trösten. Diese Begabung, erklärte er, ist nicht bei allen Vögeln gleichmäßig ausgebildet. Umso schöner wird er aber hoffentlich singen, wenn das Frühjahr kommt. Kann er denn singen? Allerdings, oder besser gesagt, pfeifen. Ähnlich wie eine Amsel, die Sie gewiss schon gehört haben dürfen, nicht wahr? Sie erinnerte sich daran, dass es im Frühling, wenn sie an einem der ersten warmen Tage im Gärtnerhaus uns besucht weilte, immer geheißen hatte, jetzt singen die Amseln schon wieder. Und sie nickte. Ja, wenn ich beim Großvater draußen war. So ähnlich etwa wird der Herr Krampus singen. Nur noch schöner und abwechslungsreicher. Sie machte aber kein besonders hoffnungsvolles Gesicht. Bis jetzt schreit er immer nur, wenn er zu fressen haben will. Und Herr Nikolai lächelte in seiner gütig nachsichtigen Weise. Naja, weil er gegenwärtig der Hunger das einzige Gefühl ist, das ihn beherrscht und zu irgendeiner Äußerung antreibt. Im Frühjahr bemächtigen sich seiner aber auch noch andere Gefühle, die, wenn ich so sagen darf, nicht so geheimer Natur sind und die er auch auf eine feinere und lieblichere Weise ausdrücken will. Sie sah ihn ziemlich ratlos an und nun versuchte er deutlicher zu werden. Das Frühjahr ist doch die Zeit, in der die anderen Starre aus dem Süden zurückkehren, nicht wahr? Und in der sich die Männchen und Weibchen zusammenfinden und ihr Nest bauen. Sie fühlte eine leichte Wärme in ihre Wangen aufsteigen, aber weil es im Laden so dunkel war, machte sich nichts weiter daraus. Im Käfig kann aber kein Nest bauen. Das macht nichts. Im Gegenteil, umso schöner wird er wahrscheinlich singen, weil, sozusagen, weil seine Sehnsucht immer stärker wird und dabei doch unerfüllt bleibt. Er schwieg eine kleine Weile, dann fügte leise und mehr für sich selbst hinzu, wie es ja auch bei den Menschen manchmal der Fall sein soll. Sie gab sich gar keine Mühe, über seine letzten Worte nachzudenken. dann ist es aber doch nicht recht, wenn man ihn einsperrt und nicht zum anderen hinauslässt. Er lächelte wieder ein wenig und seufzte dazu. Mein Gott, von diesem Standpunkt aus dürfte man schließlich überhaupt keine Tiere halten. Und als ob er sie beruhigen wolle, übrigens, das Frühjahr geht ja vorbei. Und dann hört er auf zu singen? Ja, allerdings, dann denkt er wieder nur mehr ans Fressen. Weil aber die verschiedenen dummen Streiche des Herrn Krampus nebst den kleinen Sorgen, die seine Pflege verursachte, für Herrn Nikolai und Anna im Laufe der Zeit doch keinen genügenden Unterhaltungsstoff boten und weil sie einander noch zu fremd waren, um von sich selbst und den Dingen, die sie bewegten, zu sprechen, begann der kleine Tierhändler zunächst nur ängstlich und vorsichtig, allmählich aber, als er sah, dass das Mädchen ihn nicht verlachte, sondern redlich bemüht war, seine Auseinandersetzungen zu folgen, immer heftiger und eifriger seine erworbenen Kenntnisse hervorzuholen und auszubreiten. Er empfand dabei das Gefühl, als dürfe er nun endlich einen im Dunkel gehüteten Schatz ans Licht heben. Und es bereitete ihm unbändige Freude, das, was er andächtig empfangen hatte, weiterzugeben und selbst noch ein Lernender, der Lehrer eines anderen zu werden. Hätte er von den Menschen und ihrem Treiben zu Anna gesprochen, dann wäre sie seinen Worten wohl nicht so aufmerksam gefolgt oder vielleicht sogar vor ihnen zurückgeschreckt, denn die dumpfe, unerklärliche Scheu vor allem, was nicht zu ihrem eigenen Lebenskreis gehörte, war zu tief in ihr eingewurzelt. Weil er aber immer nur von Tieren zu ihr sprach und von Geschöpfen, die ihr, obgleich sie nicht kannte, doch auch nie entfremdet worden waren, hörte sie seinen Mitteilungen arglos und vertrauensselig zu und freute sich an all den wunderlichen Dingen, die er ihr erzählte und in deren ihr Einblick gewährte. Und ihre Teilnahme an dem Gehörten war so ehrlich, dass sie auch noch für sich alleine darüber nachdachte und sich in ihrem Inneren weiter damit beschäftigte. Auf diese Weise geschah es, dass sie jetzt manchmal im Sommer während des Besuches bei den Großeltern zur Verwunderung der Mutter und zum Spott Josephines die Bitte vorbrachte, in den Garten gehen zu dürfen, um dort nach den Vögeln im Gebüsch und den Eidechsen an der Glashausmauer auszuspähen. Im Winter aber verweilte sie oft bei der strengsten Kälte eine Stunde lang in der Nähe der Fütterung, die der Hilfsarbeiter des alten Ortlieb aus Gutmütigkeit und zu seinem Zeitvertreib eingerichtet hatte und sah den Vögeln zu, die sich aus dem ganzen Garten und sogar von den angrenzenden Wiesen und Waldungen hier versammelten. Kam sie das nächste Mal dann in den Laden des Herrn Nikolai, so erzählte sie ihm ihre Beobachtungen und ließ sich von ihm jene Vögel nennen, die sie noch nicht kannte und die erst der Winter in die Nähe der Stadt trieb. Zuweilen regte sich in ihr wohl auch die Sehnsucht, ein wenig weiter ins Freie hinauszukommen, als immer und immer nur in den großen Garten, dessen Grenzen sie seit ihrer Kindheit noch nie überschritten hatte. Doch wagte sie niemals, ihren Wunsch auszusprechen, so wenig sie sich je dazu entschließen konnte, eines von den Büchern mit nach Hause zu nehmen, die Herr Nikolai ihr anbot, oder wohl gar eines ihrer Vorträge zu besuchen, die er ihr oft und eindringlich anpries. Denn obgleich sie selbst all diese Dinge sehr harmlos fand und sich herzlich an ihnen erfreut hätte, empfand sie im Geheimen doch ein Gefühl, als könnten die Mutter und die Schwester darin etwas Unrechtes und Verbotenes sehen, und als dürfe sie sich nie in auffälliger Weise verraten, sollte sie ihre Freude nicht für immer verlieren. In nicht allzu langer Zeit waren aber auch die bescheidenen Kenntnisse des Herrn Nikolai so weit erschöpft, dass er von ihnen allein seine Gespräche mit dem Mädchen nicht mehr bestreiten konnte, und weil es nicht gut anging, dass Anna jetzt, nachdem der kleine Einkauf in ihrer gegenseitigen Beziehung zur verschwindenden Nebensächlichkeit geworden war, plötzlich und ohne Grund nur in den Laden kam, um ein paar Mehlwürmer oder ein Päckchen Vogelsand zu verlangen, das Geld dafür aufs Pult zu legen und sich wieder zu entfernen, musste sie es wohl oder übel dulden, wenn der kleine Tierhändler mit unaufdringlicher Entschlossenheit von anderen, persönlicheren Dingen zu sprechen begann. Er hatte sich ja schon manchmal mit ein paar kurzen, höflichen Worten nach dem Befinden ihrer Angehörigen, vor allem der beiden alten Gärtnersleute, erkundigt, für die er eine besondere innige Anteilnahme zu fühlen schien. Aber während dies bisher nur geschehen war, um gewissermaßen der äußeren Form Genüge zu leisten, verwandelten sich die förmlichen Redensarten allmählich in vorsichtige und dabei doch ernst gemeinte Fragen nach ihrem Leben und ihren Verhältnissen, denen sie nicht ausweichen konnte, ohne den allzeit freundlichen Herrn Nikolai zu erschrecken oder gar zu kränken. Und so erzählte sie nun vom einen zum anderen Male und in zwangloser Reihenfolge in dem engen, dunklen Laden die Geschichte ihres engen, dunklen Lebens. Sie sprach vom Vater und von seinem frühen, plötzlichen Tode, von der Mutter und den beiden Geschwistern. Sie schilderte ihr kleines, geliebtes Heim und ihr gemeinsames, unermüdliches Wirtschaften darin. Und zuletzt rühmte sie ein wenig schämig und verlegen alle Fertigkeiten, die sie und die Schwester sich im Laufe der Jahre angeeignet hatten und die ihnen nicht nur verschiedene Auslagen ersparten, sondern sie auch von den Launen und Saumseligkeiten der Handwerker unabhängig machten. In ihre Worte hinein klang das heimliche Ticken der Wanduhr und hin und wieder, wie aus weiter Ferne, das Gurren der Tauben, der zärtliche Schlag eines Vogels oder das leise Winseln eines Hundes. Und Herr Nikolai lauschte schweigend und andächtig, als würde ihm ein neues, wunderbares Evangelium verkündigt. Nur manchmal schob er sich die Brille auf der Nasenwurzel zurecht, und dazu seufzte er dann ein wenig auf und meinte mit nachdenklichen Kopfnicken, ja, ja, um anzudeuten, dass alle diese Dinge durchaus nicht so nichtig seien, wie sie auf den ersten Blick wohl aussahen, und dass er imstande sei, sie nach ihrem vollen Umfang und Gewicht zu würdigen. Und als Anna eines Tages merkte, dass sie dem Herrn Nikolai nichts Neues mehr zu berichten habe, fühlte sie sich in dem kleinen Laden so heimisch wie in ihrem eigenen Zimmer. Denn nun hatte ja gewissermaßen auch schon der verstorbene Vater in diesem Raume geweilt. Die Mutter und die Schwester schritten hindurch oder lehnten neben ihr an dem Pult. Und sogar ihre Wohnung oder doch wenigstens die vertrautesten Möbelstücke waren auf irgendeine merkwürdige Weise hineingeraten und standen nun zwischen den Käfigen an der Wand, als hätten sie mit ihnen seit je zusammengehört. Allein, weil es dabei doch auch der Laden des Herrn Nikolai war, in dem dies alles sich abspielte, fühlte sie zwischen sich und dem kleinen Vogelhändler einen Zusammenhang entstehen, der ihr vielleicht sogar inniger schien als der Zusammenhang mit den Großeltern, gewiss aber um vieles vertrauter und verständlicher als ihre Beziehung zu der alten Dame in der Villa, deren Kinder vor langem, langen Jahren mit dem Vater gespielt haben sollten. So ergab es sich, dass sie nun auch ihrerseits ohne jede Scheu den Herrn Nikolai das eine oder das andere Mal nach seinem Leben und nach den Dingen, die darin geschehen waren, ausfragen konnte. Und die freudige, beinahe überströmende Bereitwilligkeit, mit der er ihr antwortete, verriet, wie sehr er sich danach gesehnt hatte, zu einem verstehenden Menschen nicht nur von seiner bescheidenen Gelehrsamkeit, sondern auch von sich selbst und allem, was ihm am Herzen lag, zu sprechen. Wie kommt man denn eigentlich dazu, ein Geschäft wie das Ihrige zu betreiben, Herr Nikolai? Fragte sie eines Tages. Der kleine Mann rieb und knetete seine Hände und dachte eine Zeit lang nach. Wie man dazu kommt, könnte ich Ihnen wohl nicht sagen, Fräulein Ortlieb, meinte er endlich. Das heißt, wie irgendein beliebiger Mensch, der ebenso gut Papierhändler werden könnte, den Entschluss fasst, mit den Tieren zu handeln. Denn ich bin sozusagen schon dieses Geschäft hineingeboren worden. Sie verstand ihn nicht gleich und sah ihn ein wenig verwundert an. Und nun lächelt er wieder sein gütiges, nachsichtiges Lächeln. Mein Vater hat nämlich dieses Geschäft schon betrieben, noch lange bevor ich auf die Welt gekommen bin, und zwar hier an der gleichen Stelle. Und weil die Wohnung unmittelbar an den Laden anschließt, bin ich ja tatsächlich in den Laden hineingeboren. Aber sie vermochte über den kleinen Scherz nicht zu lachen. So alt ist das Geschäft schon? Er nickte ruhig. Es dürfte wohl an die 50 Jahre her sein. 20 Jahre führe ich es schon beinahe. Und 30 Jahre würde es wohl mein Vater geführt haben. Da wurde ihr der Herr Nikolai noch viel vertrauter als bisher, denn auch er lebte ja, so wie sie, noch immer in denselben Räumen, in denen er zur Welt gekommen war und in denen schon sein mittlerweile wohlverstorbener Vater gelebt hatte. Zugleich aber stieg eine ehrfürchtige, fast mit leisem Grauen gemischte Bewunderung in ihr empor. Denn der Zeitraum von 50 Jahren dünkte ihr an ihrem eigenen jungen Leben gemessen so ungeheuerlich, dass er noch in eine ferne, märchenhafte Vergangenheit hineinzureichen schien. Allein Herr Nikolai, der glücklich war, ungescheut von sich selbst sprechen zu dürfen, ließ ihr nicht Zeit, sich in derlei Gedanken zu verlieren. Sie werden ja selbst einsehen, dass ich unter diesen Verhältnissen jedenfalls nicht in der Lage bin, ohne, ich möchte sagen, Voreingenommenheit darüber zu urteilen, wie man sich zu einem Geschäft oder überhaupt zu irgendeinem Beruf entschließt. Obwohl ich damit gewiss nicht behaupten will, dass jedes Kind den Beruf seines Vaters ergreifen soll oder dass es jedem Kinde Freude bereitet, das zu werden, was sein Vater ist. Bei einem anderen Geschäft, das vielleicht mühevollere Arbeit erfordert und sozusagen verdrießlich ist, kann ja wohl sogar viel öfter das Gegenteil eintreten. Nicht wahr? Ich meine nämlich, dass das Kind durch das, was es sieht, schon abgeschreckt wird, noch lange bevor es überhaupt imstande wäre, ernstlich mitzuhelfen. Sie vermochte seinen Worten nicht ganz zu folgen, aber weil sich von dem, was er meinte, eine dunkle Vorstellung in ihr regte, nickte sie. Ja, ja, das ist schon möglich. In meinem Falle war es aber doch etwas ganz anderes, denn in unserem Geschäft habe ich immer nur Dinge zu sehen bekommen, die allen Kindern Freude machen und die ihnen das liebste Spielzeug sind. Oder können Sie sich vielleicht vorstellen, dass einem Kind irgendetwas anderes lieber ist als ein Vogel, ein Laubfrosch oder gar ein junger Hund oder eine junge Katze? Jetzt verstand sie ihn schon viel besser. Es ist wirklich wahr, Herr Nikolai, stimmte sie eifrig bei. Wir sind ja schon längst keine Kinder mehr. Mein Bruder ist ja auch schon 16 Jahre alt. Aber der Krampus macht uns noch immer sehr großen Spaß. Und er freute sich über ihre Zustimmung so, dass sich das Kneten seiner Finger in ein behagliches Händereiben verwandelte. Sehen Sie, da können Sie sich ja denken, wie mir als Kind zumute gewesen ist, wenn ich den ganzen Tag zwischen diesen Tieren zugebracht habe. Es war wirklich das reine Paradies für mich, und so habe ich eigentlich auch schon als ganz kleiner Bub angefangen, mich auf meinen künftigen Beruf vorzubereiten. Naja, denn das, was andere Kinder nur zum Vergnügen machen, und was damals für mich natürlich auch nur eine lustige Spielerei war, das Füttern der Tiere und das Reinigen ihrer Futtergefäße und alle die anderen Kleinigkeiten, die mir der Vater überlassen hat, das war ja im Grunde genommen nichts anderes als schon ein Stück von meinem heutigen Beruf, nicht wahr? Sie fühlte, ohne recht zu wissen warum, eine heimische Erinnerung an ihre eigene Kindheit aufklingen. Ja, ja, freilich, Herr Nikolai. Und später, wie ich älter geworden bin, habe ich den Vater am Sonntag immer auf seinen Geschäftsausflügen begleiten dürfen. Ihr Blick hing jetzt voll Bewunderung an ihm. Sie haben Reisen gemacht? Nur Reisen möchte ich das gerade nicht nennen. Wir sind wohl nur mit der Straßenbahn gefahren und nicht viel weiter als Sie, wenn Sie Ihre Großeltern besuchen, oder höchstens ein kurzes Stückchen mit einem Lokalzug. Aber dann sind wir zu Fuß noch weit hinausgegangen, über Wiesen und durch Wälder und an verschiedene Gewässer. Der Vater hat sich nämlich einen Teil seiner Handelsartikel selbst besorgt. Die Laubfrösche und die verschiedenen Wassertiere, die Molche, die Salamander und die Schnecken. Ja, kann man das denn? Kommen die alle hier bei uns vor? Ja, natürlich, Fräulein Ortlieb. Sogar viel näher, als man glauben sollte. Freilich muss man die einzelnen Stellen kennen, aber das war ja meinem Vater der Fall. Und neben diesen Dingen, für unsere sozusagen gewöhnlichen Kunden, hat der Vater auf unseren Ausflügen auch noch Schmetterlinge und andere Insekten gefangen. Sie entsann sich bei diesen Worten an den Blumen des Großvaters im Frühjahr und im Sommer oftmals sehr bunte und schöne Falter gesehen zu haben. Oh ja, ich weiß schon, sagte sie lebhaft. Die gibt es auch bei den Großeltern im Garten. Und während sie den Daumen und den Zeigefinger der rechten Hand auseinanderspannte, so groß und in allen Farben. Er lächelte wieder mit gütiger Überlegenheit. Allerdings, es kommen sehr schöne und verhältnismäßig auch große Schmetterlinge bei uns vor. Aber um diese hat es sich einem Vater nicht gehandelt. Er hat meistens nur ganz kleine und unscheinbare Falter gesucht, an denen der Laie achtlos vorbeigeht oder die er wohl überhaupt nicht sieht. So größer ist aber der Wert dieser Insekten für den wirklichen Gelehrten. Sie gab sich nicht erst Mühe, darüber nachzudenken. Herr Nikolai hat es gesagt, und das genügte ihr. Das wird schon so sein. Woher sollte denn unser einer so etwas wissen? Und fangen Sie dann alle diese Tiere selber auch, so wie es Ihr Vater gemacht hat? Jawohl, Fräulein Euerklieb, und das war es ja eigentlich auch, was ich Ihnen erzählen wollte. Meinen Bedarf an Laubfröschen und an den verschiedenen einheimischen Kleinfischen und Amphibien besorge ich mir natürlich immer selbst. Hauptsächlich aber beschäftige ich mich auch mit dem Sammeln einzelner, unscheinbarer und dabei doch sehr wichtiger Insekten. Diesen Umstande verdanke ich es übrigens, dass ich die Ehre habe, mit einer Reihe von ausgezeichneten Gelehrten in Verbindung zu stehen. Und zwar, wie ich füglich behaupten darf, nicht nur in rein geschäftlicher Verbindung. Rückte sich die Brille zurecht und räusperte sich ein wenig. Aber das gehört ja augenblicklich nicht daher. Ich wollte Ihnen eigentlich nur sagen, wie ich zu meinem Geschäft gekommen bin und wie ich es gewissermaßen schon als Kind und im Spiel gelernt habe. Nicht wahr? Sie können sich ja denken, was für eine Freude mir diese nützlichen Spaziergänge mit meinem Vater bereitet haben. Untersuchen und Fangen der verschiedenen Tiere. Es wird ja kaum einen Buben geben, der im Laufe seiner Schulzeit nicht einmal Käfer und Schmetterlinge sammelt. Diese Spielerei bei mir gleichzeitig schon der Anfang meines späteren Lehrberufs war, ist eben ein Zufall gewesen. Aber es kann an der Tatsache nichts ändern. Durch dieses Gespräch war Annas Vertrauen zu Herrn Nikolai und das heimische Gefühl, das sie in seinem Laden empfand, noch um ein bedeutendes gestiegen. Denn jetzt wusste sie ja, dass er nicht nur seit seiner Geburt in derselben Wohnung lebte, sondern dass er schon als Kind und gleichsam nur zum Vergnügen seinen künftigen Beruf eingeführt worden war. So wie auch sie selbst schon als kleines Mädchen alle jene Dinge, die ihr gegenwärtiges Leben ausmachten, die Arbeiten in der Küche, in der Wohnung und am Nähtisch im Spielen erlernt hatte. Wenn sie vielleicht auch nicht imstande war, diesen Gedanken ganz klar aus sich herauszuheben und zu verfolgen, so genügte das undeutliche, ahnungsvolle Gefühl, das davon in ihr aufstieg, doch vollständig, um sie in dem kleinen Tierhändler einen ihr ähnlichen Menschen sehen und zwischen sich und ihm eine erhöhte Zusammengehörigkeit empfinden zu lassen. Ein anderes Mal wieder fragte sie Herrn Nikolai, ob sein Geschäft wohl einen nennenswerten Ertrag abwerfe, und obgleich er sein Einkommen nicht bei heller Pfennig offenbarte, so fertigte er sie doch auch nicht mit Redensarten ab, die ein Geschäftsmann bei derlei Gelegenheiten zu Besten zu geben pflegt, sondern er sprach sich ganz offen und ehrlich über seine Verdienstmöglichkeiten aus. »An meinen Ladenkunden verdiene ich allerdings nicht besonders viel«, meinte er. Sie erschrak, weil sie dabei an die wenigen Kreuzer dachte, die sie zwei- oder dreimal im Monat beim Einkauf der Mehlwürmer und des Vogelsandes auf den Ladentisch legte. Aber sie stand mit Herrn Nikolai jetzt schon auf so vertrauten Fuß, dass sie selbst mit einem kurzen Scherz darauf anzuspielen wagte. »Wenn ich nur an jeden Tag ein paar solche Kundschaften hätte«, entgegnete er lächelnd, »mit der Zeit würde es ein ganz hübsches Sümmchen ausmachen.« Aber Spaß beiseite. Waren an denen sich ein Stück Geld verdienen lässt, also sagen wir zum Beispiel Papageien oder irgendwelche wertvollen Hunde und Katzen, die kann man eben nur an einem Platz vorführen, wo auch die entsprechenden Käufer dafür verkehren, nicht wahr? Und für ein derartiges Geschäft würde mein Betriebskapital doch kaum langen. Was für Kundschaften kommen aber in mein Geschäft? Kleine Leute, die für ihre Kinder einen billigen Vogel kaufen oder irgendeinen Köter oder bestenfalls ein Meerschweinchen und ab und an zu ein Sonderling, der sich's in den Kopf gesetzt hat, hier mitten in der Stadt in einem Bodenwinkel eine Taubenzucht anzulegen. Und dann natürlich eine Menge halbwüchsiger Buben, die in einem Gurkenglas ein Aquarium einrichten wollen. Dass bei so einem Handel nicht viel herausschaut, können Sie sich ja denken, Fräulein Euerklieb. Naja, freilich, für solche Tiere kann man wahrscheinlich nicht so viel verlangen. Gewiss nicht. Meine beste Einnahmequelle bilden immer noch verschiedene unscheinbare Insekten, die ich für einzelne gelehrte Herren fange. Wir haben ja schon einmal darüber gesprochen. Sie nickte. Ja, ich kann mich erinnern. Die Herren selbst haben natürlich nicht immer Zeit dazu, sich mit derle, er verzog die Lippen wenig, handlanger Diensten abzugeben. Und dann ist es eben auch nicht ganz leicht, die Stellen ausfindig zu machen, wo diese Tiere vorkommen. Das ist nur meine Aufgabe. Schließlich ist es mir wenigstens auf diese bescheidene Weise vergönnt, der Wissenschaft einen Dienst zu leisten. Ich glaube, dass Ihnen das überhaupt viel lieber sein muss, Herr Nikolai. Er sah sie fragend durch die Brille an. »Wie meinen Sie das, Fräulein Ortlieb?« Sie wusste nicht gleich, wie sie sich ausdrücken sollte. »Ja, ich glaube, wenn Sie einen Hund oder einen Vogel verkaufen, den Sie schon eine Zeit lang hier bei sich gehabt haben, muss es Ihnen doch um das Tier leid tun, weil Sie ja nicht wissen können, ob es der es in Abkauf gut behandelt und nicht prügelt oder hungern lässt.« Er schwieg eine Weile und lächelte nachdenklich. »Wissen Sie, Fräulein, das bringt schon so die Gewohnheit mit sich. Und dann, man darf die Tiere nicht zu stark überschätzen. Ich will ja gewiss nicht bestreiten, dass es Ausnahmen gibt, aber im Allgemeinen sieht ein Tier in uns doch nur denjenigen, von dem es sein Fressen bekommt und legt darum eine gewisse Anhänglichkeit an den Tag.« Und nun verstärkte sich sein Lächeln. »Übrigens darf man diesen Vorwurf denn nicht den Tieren allein machen. Bei den Menschen verhält es sich ja im Großen und Ganzen genauso.« Sie war durch diese plötzliche Wendung des Gesprächs zunächst überrascht, und Herr Nikolai musste es bemerkt haben, denn er machte eine gleichsam abschwächende Handbewegung. »Sie dürften ja Gottlob noch keine Ursache gehabt haben, die alle Betrachtungen anzustellen. Sie sind ja noch so jung, und dann leben Sie auch immer wohl behütet im Kreis Ihrer werten Angehörigen. Aber ich kann wohl sagen, man darf auch die Menschen mit einigen Ausnahmen natürlich nicht überschätzen. Im Allgemeinen tut man wohl daran, sich von ihnen zu hüten.« Jetzt merkte sie ganz deutlich, worauf er hinaus wollte, und wieder wurde ihr bei seinen Worten so heimisch und so behaglich zumute, als sitze sie mit der Mutter und der Schwester in ihrem wohlbekannten Zimmer, froh, von der unbekannten großen Welt da draußen abgeschlossen zu sein. Herr Nikolai hatte aber nicht das Verlangen, sich noch weiter als Menschenfeind zu enthüllen oder von den schlimmen Erfahrungen zu sprechen, die er gemacht haben mochte. »Eigentlich habe ich schon seit langer Zeit Lust, mich zu verändern«, meinte er plötzlich unvermittelt. Diesen Tage kam Anna nicht aus den Überraschungen heraus. »Möchten Sie denn ein anderes Geschäft anfangen?« »In einem gewissen Sinne allerdings. Natürlich keine Kreislerei und kein Modewarengeschäft. Aber ich würde mich gerne ausschließlich auf Geflügel- oder Kaninchenzucht verlegen.« »Das können Sie ja, Herr Nikolai.« »So einfach geht denn das nicht, Fräulein Ortli. Dazu müsste ich zuerst einmal aufs Land hinaus übersiedeln, und zwar nicht nur irgendwo an die Grenze der Stadt, dort ist der Grund und Boden unerschwinglich, sondern wirklich ganz hinaus, einige Stunden Bahnfahrt entfernt.« »So weit?« Sie erschrak, wenn sie daran dachte, dass ein Vorhaben wirklich ausführen könnte und dass sie eines Tages vielleicht gezwungen sein würde, bei fremden Menschen, die gewiss so unfreundlich waren wie der Greisler und der Fleischhauer, den Vogelsand und die Mehlwürmer zu kaufen. Herr Nikolai zuckte die Achseln. »Ja, nee, wäre es wohl nicht möglich, wie gesagt.« »Bei einem solchen Geschäft würden Sie ja wahrscheinlich viel mehr verdienen.« »Auch das, Fräulein Ortlieb. Ich glaube wenigstens. Vor allem würde ich aber Gelegenheit haben, verschiedene interessante Züchtungsversuche anzustellen und mich auf diese Weise, wenn auch nur im allerbescheidensten Maßstab, wieder der Wissenschaft dienstbar zu machen. Und dann, hier hüstelt er leise, könnte ich auch ununterbrochen auf dem Lande leben. Und das wäre mir jedenfalls sehr gesund. Ich fühle mich nämlich schon seit längerer Zeit hier in der Stadt und in diesen engen, dunklen Räumen nicht mehr besonders wohl. Das war ja nun allerdings nicht recht verständlich, denn sie fand den kleinen Laden womöglich noch gemütlicher und behaglicher als ihre eigene Wohnung. Aber freilich, ja, Nikolai sah ziemlich blass und kümmerlich aus. Beinahe so kümmerlich wie Josephine, der ja der Arzt schon wiederholt einen Landaufenthalt angeraten hatte. Darum sagte sie, »Dann sollten Sie doch trachten, von hier herauszukommen.« Er schob sich mit der einen Hand die Brille zurecht, mit den Fingerspitzen der anderen trommelte er auf das Pult. »Ja, wenn das so von heute auf morgen ginge.« Sie wollte nicht weiter fragen, nur dachte sie jetzt manchmal daran, dass es doch ganz schön sein könnte, auf dem Lande zu leben. So ähnlich etwa wie die beiden Großeltern und dabei immer eine Menge Hühner und Kaninchen um sich zu haben. Aber dieser Gedanke glich mehr einem leichten, fröhlichen Spiel, dem sie sich während ihrer häuslichen Arbeiten hingab und hatte noch nicht Kraft genug, sich in einen Wunsch zu verwandeln. Und auch Herr Nikolai kam einstweilen nicht auf diesen Gegenstand zurück. Dafür erkundigte sie sich, als sie wieder einmal bei ihm im Laden erschien, es mochte ungefähr im zweiten Jahre nach dem ersten Besuch sein, ob er denn wirklich gar keine Angehörigen habe und ganz allein auf der Welt stehe. Und da erzählte er ihr, dass seine Eltern schon vor sehr langer Zeit gestorben seien, der Vater vor 20 Jahren und die Mutter nur ein wenig später, und dass er wohl einige entfernte Verwandte besitze, die sich aber niemals um ihn gekümmert hätten und von denen er nicht einmal wisse, ob sie sich noch in der Stadt aufhielten und ob sie überhaupt noch lebten. »Ja, ja, Fräulein Ortlieb, ich bin ein einsamer Spatz«, meinte er wehmütig lächelnd. »Übrigens passe ich auf diese Weise ganz gut in meine Umgebung hinein, nicht wahr?« Sie lachte zu seinem Scherz, worauf er ernst und lehrhaft erklärte, dass diese Bezeichnung nicht nur eine Redensart bedeute, sondern den Namen eines wirklichen Vogels, und zwar einer sehr schönen und bunt gefiederten Drossel, die in den südlichen Ländern vorkommen. »Und leben Sie wirklich immer ganz allein?« »Was will man machen, Fräulein Ortlieb? Schließlich gewöhnt man sich dran, und wer weiß, ob es das Schlimmste ist.« »Aber Sie müssen doch jemanden haben, der Ihnen die Wirtschaft führt.« »Mein Zimmer kann ich mir ganz gut allein aufräumen.« »Aber Sie müssen doch auch essen, oder gehen Sie ins Gasthaus?« »Nein, die Hausmeisterin kauft mir jeden Tag ein, was ich brauche.« Sein Gesicht bekam einen kindlich geheimnisvollen Ausdruck. »Und mein Essen koche ich mir selbst.« Sie starrte ihn ganz verdutzt an. »Aber, Herr Nikolai, Sie wollen mich zum Narren halten.« »Nicht im entferntesten, Fräulein Ortlieb, wie dürfte ich mir auch das erlauben?« Er machte eine einladende Bewegung gegen die Tür an der Hinterwand des Ladens, über der die tickende Uhr hing. »Wollen Sie sich selbst überzeugen?« Sie zögerte eine Weile, dann überwand die Neugier ihre Scheu und sie trat von ihm gefolgt in den angrenzenden Raum. Der Anblick, der sich ihr dort bot, überwältigte sie derart, dass sie einen leisen Schrei ausstieß. Sie befanden sich in einer winzigen Küche, die noch viel kleiner war als der Laden, aber etwas heller und freundlicher, da ihr einziges Fenster in einen ziemlich großen und lichten Hofraum hinausging. In der einen Ecke stand ein reinlicher, blau verkachelter Herd, in dem ein richtiges, lustiges Mittagsfeuer brannte. In der anderen Ecke ein stattlicher, weiß gestrichener Küchenkasten mit einer zierlichen Waage und einer ganzen Menge der schönsten, bunt bemalten Porzellantöpfchen. Daneben an der Wand hing ein Gestell mit gleich gemusterten, großen und kleinen Gewürzdosen über einem Anrichtetisch mit blütenreiner Ahornplatte. Er war ein Bord genagelt, auf dem in langer Reihe und in allen Größen Kochgeschirre von Kupfer und von Nickel angeordnet waren. Und jedes Stück hatte seinen Platz. Jeder Topf, jede Pfanne funkelte so blitzblank, als seien sie eben erst geputzt und gescheuert worden. Anna verschränkte beinahe andächtig die Hände über der Brust. »Nein, aber Herr Nikolai!« Er näherte sich dem Herd und hob die Deckel von den Töpfen, die auf dem Feuer standen. »Heute gibt es Erbsensuppe und ein Stückchen gedünstetes Fleisch mit Kartoffeln. Und während er mit seinem Schöpflöffel ein wenig Wasser nachgoss, mir scheint, ich bin gerade recht gekommen, das Fleisch wäre mir bald angebrannt.« Sie warf ihm einen komisch verzweifelten Blick zu. »Sehen Sie, weil ich Sie so lange aufgehalten habe.« »Oh, durchaus nicht. Ich bedauere nur, dass das Essen noch nicht so weit ist, sonst hätte ich Sie eingeladen, zu kosten, damit Sie sich überzeugen, dass ich...« Er lachte vergnügt auf. »Nicht so dumm bin, wie ich vielleicht aussehe.« »Jetzt glaube ich Ihnen schon alles, Herr Nikolai.« Sie hatte sich knapp vor der Wandbord hingestellt und betrachtete mit fassungslosem Kopfschütteln die metallenen Kochgeschirre. »So etwas Schönes habe ich noch in meinem Leben nicht gesehen. Und alles so blank und sauber.« Er war neben sie getreten. »Das habe ich von meiner seligen Mutter geerbt. Sie hat sehr viel auf solche Dinge gehalten.« »Und Sie putzen es auch selbst?« »Ja, mein Gott, was bleibt mir denn übrig, wenn ich mich schon einmal mit so unmännlichen Arbeiten befasse? Übrigens ist es ja für einen einsamen Gesellen ein ganz lustiger Zeitvertreib.« Sie stand noch immer völlig in den Anblick all dieser häuslicher Kostbarkeiten versunken, und nun deutete Herr Nikolai mit der Hand nach einer mit zierlichen Spitzenvorhängen überspannten Glastür, die wiederum in einen an die Küche angrenzenden Raum führte. »Hier ist dann auch mein Wohnzimmer.« Schwieg einen Augenblick, aber er getraute sich doch nicht, sie zum Eintreten aufzufordern, und fuhr nach einer Weile fort. »Früher haben meine Eltern darin gewohnt, und ich habe nur einen Winkel in der Küche für mich gehabt. Jetzt bewohne ich es allein.« Sie nickte, ohne ihm recht zuzuhören, und wandte erst jetzt mit einem leisen Seufzen den Blick von den glänzenden Geschirren ab. Sie sollten sich's doch überlegen, von hier fortzugehen, Herr Nikolai. Ich, für meinen Teil wenigstens, würde es nicht zu Wege bringen, mich von so einer Küche zu trennen. Glauben Sie denn nicht, dass sich alle diese Dinge in einem luftigen, sonnigen Raum auch sehr hübsch ausnehmen könnten? Stellen Sie sich nur vor, dass den ganzen Vormittag die Sonne auf die Nickeltöpfe scheint. Ja, freilich, das schon. Aber hier steht alles so hübsch und gemütlich beisammen. Wahrscheinlich hat Ihre Mutter schon alles so aufgehängt und jedem Stück seinen Platz bestimmt. Ja, Fräulein Wortlieb, er fuhr sich mit den Fingern nach der Nasenwurzel, aber diesmal nicht, um die Brille zurechtzurücken, sondern um aus den Augenwinkel eine heimlich aufsteigende Feuchtigkeit fortzuwischen. Ich habe alles unverändert gelassen. Ganz unverändert. Sobald Anna in diesem Tage gegangen war, kehrte Herr Nikolai langsam und nachdenklich in die Küche zurück. Und ebenso nachdenklich stand er die längste Zeit vor dem Wandbord und starrte zu den Kochgeschirren empor, als habe er sie noch nie in seinem Leben gesehen. Erst als es in einem der Töpfe auf der Herdplatte verdächtig zu prasseln begann, fuhr er seinen Gedanken auf und sah nach dem Mittagsbrot. Und während dabei sein von der Hitze gerötetes Gesicht immer zufriedener und glücklicher wurde, sagte er ganz leise vor sich hin, »Adam, vielleicht wirst du dir doch nicht dein ganzes Leben lang selber das Essen kochen müssen.« Als Anna einige Monate nach diesem kleinen harmlosen Erlebnis wieder einmal in die Tierhandlung kam, schien Herr Nikolai ganz gegen seine Gewohnheit von einer ängstlichen, rastlosen Unruhe erfüllt. Sonst hielt er schon immer das Bäckchen mit Vogelsand und eine Schachtel mit Wehlwürmern vorbereitet. Diesmal dagegen fuhr er suchend im Laden umher, als habe er seinen Sandvorrat verlegt und dabei hüstelte unterbrochen. Aber nicht, weil er erkältet war oder weil ihn die stickige Luft des kleinen Raumes besonders bedrückte, sondern nur, um über seine Erregung, die ihm förmlich die Kehle zusammenpresste, hinwegzukommen. Dabei sprach er kein einziges Wort, ja, er erkundigte sich nicht einmal nach dem Befinden des Krampus. Und das Mädchen, dem die eigentümliche Unruhe des kleinen Mannes auffiel, wusste nicht recht, was es anfangen sollte, um dieses Schweigen und die bange Stimmung, in die es nun selbst hineinzugeraten begann, zu brechen oder wenigstens eine Erklärung dafür zu finden. Endlich, als sie ratlos das wenige Geld aus ihrem Täschchen herausgrabte und auf den Ladentisch legte, rückte sich Herr Nikolai mit einer merkwürdig unbeherrschten Bewegung die Brille zurecht und seufzte tief auf, ohne Anna dabei anzusehen. Dann meinte er mit verschleierter, tonloser Stimme, »Ja, Fräulein Ortlieb, jetzt wäre es also soweit.« Sie verstand ihn sogleich, denn sie hatte zu oft an alle die Dinge gedacht, die zwischen ihm besprochen worden waren. »Sie wollen fort von hier, Herr Nikolai?« Er hielt die Augen noch immer gesenkt und hüstelte wieder ein paar Mal, um seine Stimme frei zu bekommen. Sein Gesicht war noch blasser als sonst, und nur seine Ohren glühten dunkelrot auf, als seien sie von innen mit zwei Flämmchen erleuchtet. »Ich könnte es jetzt wenigstens. Es bietet sich gerade eine ungewöhnlich günstige Gelegenheit, ja.« Er musste krampfhaft Atem holen, bevor er weiterzusprechen vermochte. »Es ist nämlich in der Nähe der ungarischen Grenze eine kleine Wirtschaft zu verkaufen. Genau so, wie ich sie mir schon immer vorgestellt habe. Und obendrein befindet sich darauf schon eine Geflügelzucht, und zwar ein sehr gut eingeführtes Geschäft, sodass ich nicht erst von vorn anfangen müsste.« Sie umklammerte das graue Sandbäckchen mit beiden Händen, als sei darin ihr ganzes Glück eingeschlossen, das sie um jeden Preis festhalten wollte. »Ja, dann sollten Sie sich die Gelegenheit aber doch nicht entgehen lassen, Herr Nikolai.« Er fuhr sich mit der Hand an den Hals, wie um sich Luft zu schaffen, und rieb und knetete wieder seine Finger, dass die Knochen in den Gelenken knackten. »Allerdings sollte ich das nicht, und ich möchte sie auch gar nicht, wenn es sich halbwegs machen ließe, aber es hängt eben leider nicht von mir allein ab.« »Wer kann es Ihnen denn verbieten oder Ihnen hineinreden? Sie haben ja doch selbst gesagt, dass sich niemand von Ihren Angehörigen sie kümmert.« Nein, gewiss nicht, das habe ich ja auch nicht gemeint. Aber die Sache ist nämlich die, mit einem so kleinen Geschäft, wie es dieses hier ist, nicht wahr? Ja, die spielen allein fertig. Im Gegenteil, mir bleibt noch eine ganze Menge freie Zeit übrig, mit der ich oft genug nichts anzufangen weiß, aber so eine Wirtschaft, wie sie mir vorschwebt, mit einem Geflügelhof und einer Kaninchenzucht, so etwas könnte ich allein nicht bewältigen. Also würde ich doch eine Hilfe brauchen. Außerdem kommt noch ein viel größerer Haushalt hinzu. Es ist doch ein ganzes Wohnhaus dabei mit 2 oder 3 Zimmern und ein Obst- und Gemüsegarten. Sie nickte mit mühevoll erzwungener Teilnahme. Das wäre für einen einzelnen Menschen freilich zu viel. Nicht wahr, Fräulein Ortlieb? Er atmete förmlich erleichtert auf. Das habe ich mir auch von allen Anfang an gedacht. Da wird Ihnen wohl nichts anderes übrig bleiben, als sich nach jemandem umzusehen, Herr Nikolai. Aber nun schüttelte er wieder betrübt den Kopf. Nein, nein, einen fremden Menschen ins Haus nehmen. Nein, dazu könnte ich mich nicht entschließen. Naja, das verstehe ich recht gut. Wenn ich mir vorstelle, dass wir bei uns zu Hause ein Dienstmädel haben sollten. Mein seliger Vater hat es der Mutter manchmal nahegelegt. Sie hat aber nie etwas davon wissen wollen. Sie machte mit dem Oberkörper eine gleichsam abschüttelnde Bewegung. Sehen Sie, so eine Person denkt ja doch immer nur an sich. Und wenn sie die besten Zeugnisse hat, und jetzt gar bei einem alleinstehenden Mann und bei so einer Wirtschaft, ich käme ja nicht eine Stunde lang aus der Sorge heraus, von vorn und hinten bestohlen zu werden. Und wenn ich mir schließlich auch aus dem Verlust nichts mache, der mich dabei trifft, mein Gott, gar so viel könnte es ja nicht sein, aber schon der Gedanke, betrogen zu werden und einem anderen Menschen gewissermaßen Gelegenheit zu bieten, ein Dieb und ein Betrüger zu werden, wäre mir unerträglich. Sie begann jetzt ein ganz ehrliches Mitleid mit ihm zu empfinden. Ja, das ist dann freilich schwer, Herr Nikolai. Er fuhr sich mit dem Rücken der linken Hand über die Stirn, als hätten sich ein paar Schweißtropfen unter seinem dünnen, blonden Haar hervorgedrängt. Allerdings, Fräulein Ortlieb, sogar sehr schwer. Und wie haben Sie sich das Ganze eigentlich gedacht? Ach Gott, ich weiß nicht recht, wie ich mich bei Ihnen verständlich machen soll, ohne dass Sie mich für zu zudringlich und unverschämt halten. Die Finger knackten schon wieder unter seinen knetenden Griffen. Ich habe ja Tag und Nacht darüber nachgedacht. Aber er stockte einen Augenblick, dann brach ein heller Verzweiflung los. Es gibt keinen anderen Ausweg. Ich müsste heiraten, Fräulein Ortlieb. Sie starrte ihn an, ohne ein Wort herauszubringen, und er zuckte ergebungsvoll die Achseln und nickte dazu. Es ginge nicht anders. Es wäre die einzige Möglichkeit für mich. Und da, er tastete mit der Hand scheinbar nach der Brille, um seine Augen verdecken zu können. Da habe ich mir die Frage erlauben wollen, ob Sie sich dazu entschließen könnten. Seine Stimme wurde sehr leise, beinahe unhörbar. Meine Frau zu werden, Fräulein Ortlieb. Jetzt ließ sie das Bäckchen, das er noch immer festhielt, auf die Tischplatte zurückfallen und fuhr sich mit beiden Händen in jähem Entsetzen an die Brust. Aber, Herr Nikolai! Er streckte langsam die Hand über den Ladentisch aus und fasste sie behutsam am Arm. Bitte erschrecken Sie nur nicht, mein liebes, verehrtes Fräulein. Ich weiß ja, dass es eine Vermessenheit von mir ist und dass ich... Sie dachte einen Augenblick daran, aus dem Geschäft zu laufen, aber die Füße wurden jetzt so schwer, dass sie sich nicht von der Stelle rühren konnte. Mein Gott, Herr Nikolai, was fällt Ihnen denn ein? Er ließ die Hand von ihrem Arm herabgleiten und senkte schuldbewusst den Kopf. Ja, ja, Sie haben vollständig recht. Sie sind ja noch so jung und ich bin ja doch schon ein alter Mensch. Ich bin ja schon über 40 Jahre. Und ich bin gewiss nicht schön, nicht einmal besonders gesund und kräftig. Das weiß ich alles ganz gut. Und reich bin ich auch nicht, obwohl ich immerhin einiges von meinen Eltern geerbt und im Laufe der Jahre noch selbst etwas dazu gespart habe. So könnte ich ja natürlich nicht daran denken, etwas Derartiges zu unternehmen. Ach Gott, Herr Nikolai! Sie schluckte ein paar Mal, bevor sie die Worte rausbrachte. Das ist es doch wirklich nicht. Ich hab nur gemeint. Sie konnte nicht weitersprechen und plötzlich sank Herr Nikolai hinter dem Ladentisch auf einen Sessel, legte die Arme und den Kopf aufs Pult und begann erbärmlich zu weinen. 2 kleine Rattler, die in einem Gitterkäfig saßen und schon die längste Zeit winselten, fingen an, jämmerlich zu heulen. Die Vögel in den Wandkäfigen flatterten aufgeregt und laut piepsend hin und her. Und wenn dies auch alles nicht aus Mitgefühl geschah, sondern wahrscheinlich, weil der kleine Mann heute in seiner Unruhe vergessen hatte, die Tiere zu füttern, fügte es sich doch so sonderbar zu dem Leid des Herrn Nikolai, dass dem Mädchen ganz wirr und ängstlich zumute wurde. Es neigte sich über den Ladentisch gegen ihn vor und schüttelte ihn an der Schulter. »Aber Herr Nikolai, wenn jetzt jemand hereinkommt!« Er richtete sich langsam auf und lächelte schmerzlich unter Tränen. »Wer sollte denn hereinkommen? Es müsste ein sonderbarer Zufall sein, dass gerade heute zwei Kundschaften in meinem Laden zusammentreffen.« Und während er sich mit dem Taschentuch die Augen trocknete, »Sie müssen schon entschuldigen, Fräulein Ortlieb, es ist ja wirklich zu dumm, so ein alter Esel wie ich.« Er faltete die Hände demütig über die Tischplatte. »Sie können ja nicht wissen, wie lieb Sie mir sind und was Ihre bloße Gegenwart für mich bedeutet. Seitdem Sie das erste Mal diesen Laden betreten haben, hat für mich ja sozusagen ein ganz neues Leben angefangen. Mein Gott, ich darf mich natürlich nicht beklagen. Meine Eltern haben mich immer sehr lieb gehabt und auch gut behandelt. Mir hat wirklich nie etwas gefehlt und mit irgendwelchen unerfüllbaren und unmöglichen Wünschen habe ich mich nie abgequält. Aber wenn man schließlich immer älter und älter wird und hat man vom Leben so gar nichts anderes gehabt als nur, dass man sich jeden Tag satt essen und am Abend in ein anständiges Bett legen darf. Verzeihen Sie vielmals, wenn ich mich vielleicht ungeschickt ausdrücke, aber ich weiß wirklich nicht, wie ich es anders sagen soll. Sehen Sie, da wird einem das Dasein am Ende halt doch ein bisschen traurig und einförmig. Wenn man natürlich auch als gewissermaßen intelligenter Mensch seine Liebhabereien und Nebenbeschäftigungen hat, man sehnt sich ja nach etwas anderem nach, wahrscheinlich eben nach einem anderen Menschen, mit dem man beisammen sein und sprechen kann. Und zuletzt würde einem alles so zuwider und gleichgültig. Schauen Sie, Fräulein Ortlieb, an diese Dinge mit der Geflügelzucht und den Kaninchen, an die habe ich ja auch schon als ganz junger Mensch gedacht. Gleich nach dem Tod meiner Eltern. Aber wie ich gesehen habe, dass es nicht geht, nur da habe ich es mir aus dem Kopf geschlagen und mit der Zeit vollständig darauf vergessen. Erst wie Sie zu mir ins Geschäft gekommen sind, ist es wieder eingefallen. Ohne dass ich im Anfang eigentlich gewusst habe, wieso das kommt und wie es gerade mit ihnen zusammenhängt. Sie wurde immer ratlos und sah an ihm vorbei nach einem kleinen Wandkäfig, in dem irgendein Vogel rastlos und unter eintönigem Gezwitscher hin und her hüpfte. Aber, dass Sie gerade auf mich verfallen sind, mein Gott! Er machte eine unschlüssige Armbewegung. »Sie wissen ja, dass ich keine Seele kenne und mit niemandem verkehre, und ich habe Ihnen ja gesagt, dass Sie mir von allem Anfang an sympathisch und so unendlich lieb waren. Und nachdem ich erst längere Zeit die Ehre hatte, Sie bedienen zu dürfen und Sie immer so freundlich waren, mir zuzuhören, wenn ich meine Weisheiten vor Ihnen ausgekramt habe und sich nie über mich lustig gemacht haben, da ist es mir immer deutlicher geworden, was für ein Glück das sein müsste, mit so einem Menschen immer beisammen zu bleiben und mit ihm so zu leben. Und dann, wie sie mir von sich selbst erzählt haben und von ihrer Wirtschaft zu Hause, dass sie sich alles allein richten und keine Handwerker brauchen, da habe ich doch gesehen, dass ich auch keine bessere Hausfrau finden könnte als sie und keine verlässlichere Hilfe bei so einem Geschäft. Sie stieß ein kurzes, verlegenes Lachen aus. »Sie machen ja ein reines Wunderwesen aus mir, Herr Nikolai. Das ist doch alles nichts Besonderes.« Aber er schüttelte abweisend den Kopf. »Oh doch, Fräulein Ortlieb, aber kein Mensch kann seine Eigenschaften und Fähigkeiten selbst beurteilen.« »Sie entschuldigen schon gütigst, sehen Sie, und wie ich endlich vor ein paar Tagen von diesem kleinen Besitz erfahren habe, da hat es mir bei Tag und bei Nacht keine Ruhe mehr gelassen. Immer und immer wieder ist es mir im Kopf herumgegangen. Adam, jetzt musst du zuschauen, jetzt ist die Gelegenheit da. Und wenn du jetzt nicht zugreifst, dann ist es vorbei. Für immer. Ein zweites Mal kommt so etwas nicht wieder. Und da habe ich mich entschlossen, sie beim nächsten Besuch zu fragen, ob sie vielleicht meine Frau werden wollen. Sie blickte hilfesuchend im Laden herum. Und ihr reizloses, ein wenig derb geformtes Gesicht war flammend rot. »Mein Gott, Herr Nikolai, ich weiß nicht.« Und dann ihre Worte hastig überstürzend. »Ich habe mich heute schon so lange aufgehalten. Ich muss jetzt endlich nach Hause. Wirklich, Herr Nikolai. Aber ich bitte, Fräulein Ortlieb, ich kann doch nicht verlangen, dass Sie sich auf der Stelle entscheiden. Ich wollte mir eben nur, wie gesagt, die Anfrage erlauben. Es hat ja doch Zeit, nicht wahr? So etwas, so eine gewissermaßen eine Lebensfrage, kann man natürlich nicht von heute auf morgen erledigen. Bei mir verhält es sich allerdings anders. Ich beschäftige mich ja schon die längste Zeit mit diesem Gedanken und habe mich mit ihm auch schon vertraut gemacht. Für Sie dürfte es freilich etwas überraschender gekommen sein. Entschuldigen Sie vielmals, wenn ich Sie damit erschreckt habe, aber ich habe ja doch den Anfang damit machen müssen, nicht wahr? Weil es sonst auch so vieles für mich davon abhängt. Und wie gesagt, es eilt ja keineswegs. Sie können ruhig mit sich zu Rate gehen. Der Besitzer der kleinen Landwirtschaft hat es durchaus nicht so dringend mit dem Verkauf. Er ist ja sehr gerne bereit, noch ein paar Wochen oder auch ein paar Monate zu warten, aber... Nicht wahr, liebes, verehrtes Fräulein Ortlieb, Sie werden darüber nachdenken. Es wäre mir nämlich wirklich eine ganz ungewöhnlich günstige Gelegenheit. Ich war vergangenen Sonntag draußen und habe mir die Geschichte angesehen. Ach Gott, er presste die Hände bedeutend gegen die Brust. Bei der Besichtigung des Hauses habe ich so lebhaft an Sie denken müssen, weil Sie ja neulich so liebenswürdig waren, an meiner kleinen Küche Gefallen zu finden. Sie erinnern sich vielleicht noch, wenn Sie aber erst die Küche da draußen gesehen hätten. Der Sparherd ist schlohweiß und rundherum. Und bei der Wasserleitung, es ist nämlich eine eigene Wasserleitung in der Küche, alles ganz weiß verkachelt. Der Fußboden mit Steinfliesen belegt und zwei Fenster mit Morgensonne. Stellen Sie sich nur vor, dass jetzt auch noch das Kupfer- und Nickelgeschirr drin steht. Sie suchte sich langsam gegen die Tür hinzubewegen. Ja, ja, Herr Nikolai, das glaube ich recht gern, aber jetzt muss ich wirklich. Und er streckte hinter dem Ladentisch die Arme flehend nach ihr aus. Fräulein Ortlieb, Sie können überzeugt sein, dass Sie auf der ganzen Welt keinen treueren Menschen finden als mich und keinen Menschen, der Sie besser behandeln würde. Ich würde Sie mein ganzes Leben lang, ich darf wohl sagen, auf Händen tragen. Schrittweise war sie bis an den Ausgang zurückgewichen und hielt die Klinke schon in der Hand. Das weiß ich doch, Herr Nikolai. Nicht wahr? Sie werden sich's überlegen? Und ich darf auf ein baldiges Wiedersehen hoffen, nicht wahr? Sie nickte ohne ein Wort zu sagen und war schon im Begriff, auf die Straße hinauszutreten, als er plötzlich hinter dem Ladentisch hervorstürzte. Fräulein Ortlieb! Fräulein Ortlieb! Sie vergessen den Sand und die Mehlwürmer! Wie Anne an diesem Tag nach Hause gelangte, das wusste sie nicht. Sie sah nichts von den Häusern und Menschen, an denen sie vorüberkam. Sie wusste nicht, ob die Sonne schien oder ob Wolken im Himmel standen. Und dabei war doch kein starker, beherrschender Gedanke an ihr, der die Wahrnehmung aller äußeren Sinneseindrücke verhindert hätte, sondern nur ein undeutliches und ineinander verfließendes Wirrsal, von allerhand fremdartigen, sogar ein wenig beängstigenden Vorstellungen, die auch ihr Inneres in ein geheimnisvolles Dunkel einhüllten und ihren Blicken hinzogen. Es entging ihr ähnlich wie nach dem allerersten Besuch beim Herrn Nikolai, nur war diesmal ihre Unsicherheit über das Gehörte und auch über ihre eigenen, mühevoll herausgebrachten Worte eine viel größere als an jenem Tage, an dem sie sich mit dem ihr noch fremden, kleinen Tierhändler in ein Gespräch einlassen musste, um zu erfahren, welches Futter sie dem gefangenen Star geben solle. Zu dieser Unsicherheit gesellten sich aber auch noch Empfindungen ganz anderer Art, und zwar Empfindungen, die durchaus entgegengesetzt waren und dabei doch so rasch aufeinander folgten, als ziehe die eine die andere an einem unsichtbaren Band hinter sich her. Das eine Mal glaubte sie, jetzt jener rätselhaften Gefahr nahe gewesen zu sein, die sie als kleines Mädchen von dem Verkehr mit fremden Kindern und dem Betreten fremder Häuser abgehalten hatte. Gleich darauf zuckte es in ihr auf wie ein weißes, seliges Erschrecken und sie fühlte zum allerersten Mal in ihrem Leben, dass sich in ihrer Brust ein wirkliches, klopfendes Herz regte. Sie verstand nicht, woher jene Angst kam. Und im nächsten Augenblick wieder diese Freude. Und sie konnte und wollte jetzt vielleicht auch noch gar nicht darüber nachdenken. Sie ließ beides wehrend willenlos über sich ergehen und ahnte nur, dass eine, das zu dieser Stunde in ihrem Dasein ein Ereignis eingetreten war, das stärker und mächtiger auf sie einwirkte als alle anderen bisherigen Erlebnisse, als der Tod des Vaters, als der Kampf um die Wohnung und selbst als das Auftauchen des Starres, Krampus, obwohl das Letztere damit in irgendeinem Zusammenhang zu stehen schien. Auch im weiteren Verlauf des Tages, vormittags in der Küche, während der gemeinsamen Mahlzeiten im Wohnzimmer und während der nachmittägigen und abendlichen Näh- und Ausbesserungsarbeiten, blieb sie unfähig, ihre Gefühle zu entwirren und sich deutlich dessen bewusst zu werden, was eigentlich geschehen war. Zum Teil mochten daran wohl die verschiedenen Beschäftigungen Schuld tragen und die ablenkenden Gespräche, in die sie von der Mutter und den Geschwistern eingezogen wurde. Das hauptsächlichste Hemmnis aber war die geheime Scheu, die sie davor empfand, sich in Gegenwart der anderen inniger und hingebungsvoller mit diesen Gedanken zu befassen, die so ungestüm auf sie eindrangen und ihr dabei doch noch so fremd waren. Denn so, wie sie nie gewagt hätte, daheim vor der Mutter und der Schwester ein von Herrn Nikolai geliehenes Buch zu zeigen oder den Wunsch zu äußern, einen von ihm empfohlenen Vortrag zu besuchen, weil eine leise Ahnung ihr sagte, dass dies den beiden Frauen als ein Vergehen, als der freche und unberechtigte Eingriff eines fremden Menschen erschien wäre, so sah sie auch in dem, was heute Morgen in dem kleinen Laden vorgefallen war und sie so tief erregt hatte, etwas, was Josephine und die Mutter für eine Schlechtigkeit und Rücksichtslosigkeit gegen sich selbst halten konnten. Und da sie fürchtete, durch einen Blick oder eine Miene ihre innere Bewegung zu verraten, wenn sie sich allzu lebhaft damit beschäftigte, hörte sie krampfhaft gespannt dem alltäglichen Geschwätz der anderen zu und beteiligte sich daran mit übertriebener Redseligkeit, um den eigenen Gedanken und ihrem beklemmenden, halb beglückenden Einfluss zu entrinnen. Ja, sogar am Abend, nachdem sie und Josephine in ihrem gemeinsamen Zimmer zu Bett gegangen waren und das Licht gelöscht hatten, verharrte sie eine Zeit lang in mühsam erzwungener Gedankenlosigkeit, und erst als sie an den regelmäßigen Atemzügen Josephines merkte, dass die Schwester schlief, wollte sie sich endlich ihren Empfindungen ungehindert hingeben und sich daran, so gut sie es mochte, zurechtfinden. Allein, so wie sie jetzt da, in der Dunkelheit in ihrem Bett ausgestreckt lag, fühlte, wie müde und abgespannt ihr Körper war, so konnten sich auch ihre Gedanken zu keinem rastlos durcheinanderzuckenden Wirbel mehr erheben, und ein unendlich tiefer Friede senkte sich auf sie herab, der sie gleichsam von einem Ruheplatz aus auf das seltsame Geschehen des heutigen Tages zurückblicken ließ. Aus diesem Frieden heraus erhob sich vor ihr sogleich klar und einfach die Erkenntnis, dass ein Mann, ein ganz fremdes Geschöpf, obwohl es der kleine Herr Nikolai war, den sie so gut leiden mochte und mit dem sie sich so gerne unterhielt, sie gefragt hatte, ob sie seine Frau werden wolle. Als dieser Gedanke jetzt unverhüllt und dabei doch durch das nächtliche schweigende Dunkel vor der Wahrnehmung anderer Menschen geschützt auf sie zukam, empfand sie keine Spur von Erschrecken mehr, sondern sie blickte ihm gelassen und mit beinahe kindlicher Neugier entgegen. Seit sie in diesem Hause lebte, waren manche Hochzeiten darin gefeiert worden. Manches junge Mädchen war als Braut daraus fortgegangen, manches als neuvermählte Frau hier eingezogen. Die eine im weißen Kleid und Schleier mit dem Myrtenkranz auf dem Haar, die andere in einem schlichten, einfachen Gewande. Lachend und lebensfroh die eine, weinend und niedergeschlagen die andere, aber die Bilder davon waren an ihr vorbeigeglitten, wie etwas, das ganz außerhalb ihrer Kreise stand, wie ein Schicksal, das ihr selbst nie widerfahren konnte. Sie verhielt sich dazu im Grunde genommen gar nicht anders als zu der Nachricht von irgendwelchen Verbrechen und schrecklichen Ereignissen, die ihr die Zeitung brachte und die, wie sie wohl wusste, draußen in der weiten Welt niemals aber in ihrer eigenen engen Lebenskreisen möglich waren. Ein wenig sonderbar erschien es ihr nur, dass auch die Mutter und der verstorbene Vater vor langen, langen Jahren einmal einander in dieser Weise geheiratet haben sollten. Denn die Vorstellung, der Vater sei einst gleich ihr und den beiden Geschwistern ein kleines, spielendes Kind gewesen, hatte bis auf den heutigen Tag etwas Unglaubliches, fast Lächerliches für sie behalten. und noch viel weniger konnte sie sich die Mutter als junges Mädchen und als Braut denken. Vom Vater gab es aus einer späteren Zeit eine Abbildung, die ihn als einjährig Freiwilligen zeigte, oder er behauptete wenigstens es zu sein, obgleich es ihr und auch den beiden anderen Kindern immer ein wenig unwahrscheinlich vorgekommen war. Die Frau Wartlieb selbst aber hatte sich in ihrer Jugend, weil sie die Reizlosigkeit und Dürftigkeit ihrer Erscheinung wohl kannte, niemals fotografieren lassen. Wenn sie sich nun die Mutter an ihrem Hochzeitstag vorstellen wollte, dann sah sie immer die gealterte und verschrumpfte Frau von heute vor sich, in weißem Kleid und Schleier, den Myrtenkranz auf den schütteren, gelblich-grauen Haaren und einen Blumenstrauß in den runzligen, abgearbeiteten Händen. Dieses Bild war so unendlich komisch, dass sie ganz leise in sich hineinlachte. Trotzdem musste der Vater einmal ein kleiner Bub gewesen sein, der in kurzen Hosen auf einem Schaukelpferd saß oder im Garten der großen Villa da draußen auf einem Sandhaufen herumspielte. Und auch die Mutter musste ihren Hochzeitstag gehabt haben, so gut wie er jetzt ihr selbst bevorstand, wenn sie die Werbung des kleinen Herrn Nikolai annahm. In diesem Augenblick, während sie friedlich und ungeschützt durch das Dunkel der Nacht in ihrem Bett lag, flog noch einmal der jähe und unvermittelte Wechsel von Angst und heimlicher Freude über sie hinweg. So wie morgen am Abend bei ihrer Heimkehr aus der Tierhandlung. Warum hatte es geschehen müssen? Warum war es ihr nicht erspart geblieben? Und doch, wie schön war es auch und wie glücklich machte es sie. Obwohl sie auch nicht recht verstehen konnte, aus welchem Grunde, weshalb der Herr Nikolai sie eigentlich gefragt, ob sie seine Frau werden wollte. Nur weil er niemand anderen kannte und weil er wusste, dass sie als seine Frau ihn nicht bestehlen und betrügen würde wie irgendein bezahlter Dienstbote? Oder weil sie ihm gerne zuhörte? Weil er von seinen Kenntnissen sprach und ihr allerhand aus seinem Leben erzählte? Was mochte ein Mann wohl überhaupt bestimmen, gerade dieses oder jedes Mädchen zur Frau zu erwählen und kein anderes? Und wieder dachte sie an alle Hochzeiten, die in dem alten Hause gefeiert worden waren, seit sie darin lebte, und an die Dinge, die die Mutter Josephine und auch sie selbst jedes Mal darüber sprachen. Bald hieß es, die besondere Schönheit des einen der beiden Teile sei der Ehestifter gewesen. Bald das Geld oder irgendwelche Vorteile, die den Mann oder das Mädchen bestimmten, sich miteinander zu verbinden. Herr Nikolai konnte weder das eine noch das andere bewogen haben, um sie zu werben. Denn obgleich sie sich bis jetzt noch nie darum bekümmert hatte, ob sie ein angenehmes Gesicht, eine besonders feine Haut oder sehr reiches und glänzendes Haar besaß, fühlte sie doch ziemlich deutlich, dass sie kein schönes, ja nicht einmal ein hübsches Mädchen war. Und Geld oder andere Dinge, die sie begehrenswert erscheinen lassen konnten, fehlten ihr noch viel mehr. Freilich, Herr Nikolai selbst durfte auch nicht für einen schönen Mann gehalten werden. Er war ja kaum so groß wie sie selbst und sah mit seinen knabenhaft schmalen Schultern und dem blassen, mageren Gesicht sogar recht schwächlich aus. Und die Brille, die er von seinen grauen, gutmütigen Augen trug, vermochte das Männliche seiner Erscheinung nicht gerade zu erhöhen. Allein das hätte sie ebenso wenig veranlassen können, seine Werbung auszuschlagen, wie seine Bemerkung, dass er zwar einen bescheidenen Wohlstand, aber durchaus keine Reichtümer sein eigen nenne. Bei dieser Erkenntnis erschrak sie plötzlich ein wenig. Sie wollte ja darüber nachdenken, warum Herr Nikolai sich zu ihr hingezogen fühlte, und nicht über die Gründe, die sie bestimmen konnten, seinen Antrag anzunehmen. Durfte sie denn auch nur die Möglichkeit in Betracht ziehen, einen solchen Schritt zu wagen? Die Mutter und die Geschwister, ihr ganzes liebes, altgewohntes Heim zu verlassen und einem fremden Menschen in einen fremden, neuen Lebenskreis nachzufolgen? Aber bevor sie nach irgendeiner Antwort auf diese Frage zu suchen vermochte, stieg, wie aus geheimnisvoller, ungeahnter Tiefe, ein Gedanke vor ihr auf, der war so überwältigend und in seiner nackten Deutlichkeit so rücksichtslos, dass alle anderen Empfindungen davor zusammenknickten und sie selbst ihm ohnmächtig und verlassen gegenüberstand. Auch ihre Mutter hatte ja einst ein eigenes Heim besessen und eigene Eltern, und auch an sie war ein fremder Mensch herangetreten, ein Nikolai mit den Zügen des verstorbenen Vaters. und sie war ihm gefolgt in ein neues, fremdes Leben. Ihre Mutter, das Haupt der Familie, in der alles gut und vollkommen war und in der keine von jenen Schlechtigkeiten geschehen konnte, die sich draußen in der Welt der anderen ereigneten. In diesen neuen Kreis war dann sie selbst hineingeboren worden und hatte darin gelebt bis zum heutigen Tage, so gut wie die Mutter einst in dem ihren. Warum sollte nun plötzlich das, was die Mutter vor Zeiten tun durfte, schlecht sein, wenn heute sie selbst es tat? Die Welt begann ja doch nicht erst an dem Tage, an dem sie selbst darin erschien und zum Bewusstsein ihrer jungen Seele erwacht war. Sie hatte schon früher immer bestanden mit ihrer Sonne und ihren Wolken, mit den Häusern darunter, den Gärten, Wiesen und Wäldern und mit den Menschen, den vielen, vielen Menschen. Ihre eigenen Eltern hatten Väter und Mütter gehabt und die Großeltern auch. Und so ging es weiter und weiter, bis in die unendlichste Ferne. Und so musste es sich wohl fortsetzen in einer ewigen Wiederkehr. Warum sollte gerade nun ihr Leben dort stehen bleiben, wo es stand, in unverkennbarem Einerlei, bis einst die Stunde erschien, in der sie blass und starr in ihrem Bette lag, wie damals der Vater, und nichts mehr sah, nichts mehr hörte von allem, was rings um sie geschah. Denn schlagen musste diese Stunde einmal. Das erkannte sie jetzt vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben mit unerbittlicher Deutlichkeit. Jeder Tag brachte sie ihr näher, und wenn sie kam, war alles um für immer vorbei. Sie brauchte aber gar nicht an dieses letzte und äußerste Ende zu denken. Es gab eine ganze Menge von Dingen, die sie jetzt noch tun konnte und die ihr in späterer Zeit, auch wenn sie noch lebte, verwehrt blieben. Das musste ihr wohl noch viel schrecklicher sein. Ein Toter wusste doch von nichts mehr. Aber zu leben und dabei zu wissen, was auf immer verloren war, das musste entsetzlich, musste unerträglich sein. Und nun erfasste sie ein namenloses Bangen, als habe sie schon bisher in ihrem jungen Leben gar manches Schöne unwiederbringlich versäumt. Dabei stieg seltsamerweise die Erinnerung an ihre früheste Kindheit in ihr auf, an alle jene Spiele, mit denen die Mutter sie in die häusliche Arbeit hinübergeleitet und ihr manche Freude bereitet hatte. Und eine tiefe, brennende Sehnsucht erwachte in ihr, noch einmal ein Kind zu sein und die Lust dieser Spiele zu genießen. Um wie viel besser als damals würde das heute gelingen? Um wie viel mehr Vergnügen würde es ihr jetzt gewähren? Jetzt, wo es vorbei war und nie wiederkehren konnte. Mit dieser Erkenntnis wollte ein heißer Schmerz ihr Tränen in die Augen treiben. Aber noch bevor sich die ersten Tropfen zwischen den Lidern hervordrängten, bevor die Verzweiflung sie ganz überwältigte, erhob sich in ungewisser fremder Ferne ein heimliches Klingen und Leuchten und ein traumhaft deutliches und doch geheimnisvoll verschleiertes Bild begann sich im Dunkel vor ihren Blicken aufzubauen. Sie befand sich in einem hellen, freundlichen Raum, den sie nicht kannte, den sie aber doch schon einmal gesehen haben musste. Und an ihrer Seite bewegten sich zwei kleine Mädchen, die ganz so aussahen wie sie selbst und wie ihre Schwester vor langen, langen Jahren. Nur, dass sie viel hübscher und zierlicher waren. Mit diesen beiden kleinen, feinen Geschöpfen wirtschaftete sie spielend und überglücklich herum, als sei sie selbst noch ein Kind. Sie erzählte ihnen von einem Spiegel, der blind war und nicht sehen konnte, und von einer Türklinke, die eigentlich gar keine wirkliche Klinke war, sondern die Hand eines verzauberten Kindes, das in der Tür drin saß und sich die Hand nun nicht selbst reinigen konnte. Und dann stand sie mit den Mädchen wieder in einem anderen, sehr sonnigen Raum. Die Sonne fiel aber nicht hindurch, nicht durch die Fenster hinein, sondern sie leuchtete von einem Wandbord herab, auf dem in endloser, funkelnder Reihe Schüsseln und Kochtöpfe von Kupfer und Nickel standen. Und irgendwo draußen vor dem Haus im Garten oder auch viel weiter in der Ferne auf einer Wiese oder in einem Wald wanderte der Herr Nikolai mit einem zierlichen Knaben, indem er im Gras nach verschiedenen Schmetterlingen suchen oder im Schilfe eines kleinen Teiches Frösche und Schlangen fangen ließ. Als Anna am nächsten Morgen, einem Morgen voll Sonnenglanz und Himmelsblau, erwachte, war es in ihrem geheimsten Inneren wohl schon entschlossen, die Frau des kleinen Herrn Nikolai zu werden. Sie wollte sich diesen Entschluss nur noch nicht eingestehen, sondern eine Zeit lang mit ihm spielen und ihn in sich herumtragen, wie sie es mit der Vorbereitung so mancher kleinen Ereignisse getan hatte, die ihr stilles Leben ihr entgegenbrachte. Im Grunde genommen war es ja doch etwas Ähnliches wie der Bau des Käfigs für Krampus, den man auch erst ein paar Tage lang mit Genuss und Behagen erwägen und beraten musste, bevor man an seine endgültige Ausführung schritt. Auch lag jetzt eine so tiefe Ruhe, ein solcher Friede über ihr, dass sie in Gegenwart der Mutter und der Schwester an alles denken konnte, wie an etwas Reines und Gutes, das keines Menschen Blick zu scheuen braucht und ohne fürchten zu müssen, sich in irgendeiner Weise zu verraten. So geschah es, dass sie nachmittags während der Näharbeiten der Mutter freundlich zuhörte, wenn sie einen endlosen Wortschwall über einen lächerlichen alltäglichen Vorfall im Haus ergoss, und sich dabei gleichzeitig das Gesicht des Tierhändlers ausmalte, das er beim Empfang ihres Ja-Wortes machen würde, oder dass sie ihrer Schwester Josephine eifrig beistimmte, wenn diese sich über die uralte Dame in der Villa draußen lustig machte, der vor dem Tode so bange war und dabei an ein helles, freundliches Haus im Grünen dachte und einen Wiesenplatz vor den Fenstern, auf dem Herr Nikolai seine Hühner und Kaninchen fütterte. Und sie dachte weiter, dass es ihr freistehe, an all diesen lieben sonnigen Dingen teilzunehmen, wenn sie wollte, und das Gefühl, so vieles und so Schönes noch vor sich zu haben, gewährte ihr einen höheren Genuss als der wirkliche Besitz, den sie sich jeden Tag durch ein einziges kurzes Wort verschaffen konnte. Am herrlichsten aber blieb immer die Zeit vor dem Schlafen, vor dem Einschlafen am Abend, wenn das Licht verlöscht war und Josephine tief und regelmäßig atmete, wenn sie selbst noch wach in ihrem Bett lag und in glücklicher Müdigkeit, oft schon halb im Traum, noch einmal ihre Gedanken an sich vorbeiziehen ließ. Da tauchten alle Bilder trotz der Dunkelheit viel klarer und deutlicher vor ihr auf. Und eines kam jedes Mal hinzu, dass sie sich während des lichten Tages mehr aus Scham vor sich selbst als aus Scheu vor den anderen niemals vor Augen zu rufen wagte und dass ihr eine warme Röte in die Wangen trieb und ihr Herz zu so heftigem Schlag erregte, dass sie es aus dem Polster, auf dem sie ruhte, förmlich herauszuhören meinte. Es war das Bild der feinen, zierlichen Kinder, die mit ihr in den hellen, sonnigen Räumen eines Landhauses eifrig und glückselig herumwirtschafteten, so wie sie selbst vor langen, langen Jahren es mit ihrer Mutter in diesen engen und ein wenig düsteren Zimmern getan hatte. Eines Tages aber erkannte sie, dass sie den Herrn Nikolai nun nicht länger warten lassen dürfe und endlich das entscheidende Wort aussprechen müsse. Und schon diese Erkenntnis legte sich auf ihre heimliche Freude wie ein leichter, erkältender Schatten. Es war, als sei von dem hellen Bild ihrer Zukunft, das sie in sich herumtrug, der Sonnenschein gewichen und als falle durch die Fenster des freundlichen Landhauses, das ihr und den feinen, niedlichen Kindern zur Heimstatt dienen sollte, nur mehr das trübe Licht eines grauen, nebligen Herbstabends. Zugleich wusste sie auch mit erschreckender Sicherheit, dass sie jetzt, wenn sie ihren Entschluss ausführen wollte, eine Unterredung mit der Mutter und der Schwester nicht länger ausweichen konnte. Und bei diesen Gedanken wurde es immer kälter und dunkel in ihr, und das Bild jenes Hauses und der zarten, hübschen Kinder begann immer mehr zu verblassen und in der Dämmerung zu verschwinden. Sie wählte für diese Besprechung die Nachmittagsstunden, während Walt in der Schule war und sie selbst mit den beiden anderen Frauen an dem mit Stoffen und Nähgeräten bedeckten Tisch in der Wohnstube saß. Schon vormittags beim Kochen überfiel sie die tiefe Niedergeschlagenheit und körperliche Erschlaffung, und zu Mittag vermochte sie nur mit Mühe ein paar Bissen hinunterzubringen. Als sie aber nach dem Essen das Geschirr gereinigt und die Küche aufgeräumt hatte und nun ins Zimmer kam, wo sich Mutter und Schwester schon mit irgendeiner Schneiderarbeit beschäftigten, war sie so kraftlos und verzagt, dass es ihr ganz unmöglich schien, auch nur ein Wort von ihrem Vorhaben zu erwähnen. Sie ließ Josephine und die alte Frau die längste Zeit in ihrer bissigen Weise über eine ahnungslose Nachbarin herziehen, und erst als beide eine Weile verstummten, sagte sie aus einer plötzlichen Angst heraus, ihr eigenes Schweigen und ihre Niedergeschlagenheit könne den anderen auffallen. »Ich möchte euch gerne etwas mitteilen.« Die Frauen ahnten noch gar nicht, was sie zu hören bekommen sollten, Aber schon jetzt strömte eine feindselige Zurückhaltung von ihnen aus, wie ein eisiger Hauch. Und Anna senkte die Augen auf ihre Näherei. Der Herr Nikolai, hat du mich angehalten? Josephine sagte nichts. Sie stieß nur ein messerscharfes, hässliches Lachen aus. Frau Ortlieb aber starrte die jüngere Tochter ganz fassungslos an. Wer? Der Herr Nikolai, der Besitzer von der Tierhandlung, wo ich den Vogelsand und die Mehlwürmer für den Krampus einkaufe. Josephine lachte noch einmal und die Mutter legte die Schere, mit der sie eben ein Stück Stoff zurechtschnitt, klirrend auf den Tisch. Ja, ist der Mensch denn verrückt? Ich glaube, er ist recht gut und anständig, Mutter. Jetzt war Josephine die Lust zum Lachen vergangen. Die ohnehin sehr harten und unliebenswürdigen Züge ihres blassen, mageren Gesichts verzehrten sich wie in einem Krampf und die bösen, kleinen Augen bohrten sich förmlich in die zusammengesunkene Gestalt der Schwester ein. Hast du ihm denn nicht auf der Stelle deine Meinung gesagt und den Rücken gedreht? Frau Ortlieb schien das Gehörte erst jetzt in seinem ganzen Umfang zu erfassen, denn sie warf nun auch den Stoff, den sie noch in der Hand hielt, zu der Schere auf den Tisch. Das ist doch wirklich eine Unverschämtheit, die ihresgleichen sucht. Anna zuckte ein wenig zusammen und hielt den Blick noch immer gesenkt. Aber sie schwieg und nun stampfte Josephine mit dem Fuß auf. Sitz nicht so da wie ein Stock und sprich. Wieso ist der Kerl auf diesen Einfall gekommen? Ich weiß nicht. Josephine äfft ihr nach. Ich weiß nicht. Er kann dich doch nicht so ohne weiteres gefragt haben. Dann fuhr Frau Ortlieb wieder dazwischen. Wann ist es denn geschehen? Das letzte Mal, wie ich um Vogelsand und Mehlwürmer dort war. Josephine stieß zwischen der Zunge und den Zähnen einen zischenden Laut aus. Und da hast du uns bis heute noch kein Wort davon gesagt. Ich habe ja noch selbst nicht gewusst. Der Herr Nikolai hat nur gemeint, dass ich es mir überlegen soll. Frau Ortlieb schüttelte fassungslos den Kopf und schlug die Hände zusammen. Überlegen, auch noch überlegen, das ist doch wirklich großartig. Aber Josephine hielt ihren Blick unentwegt auf die Schwester geheftet, wie ein spitzes, glühendes Marterwerkzeug. Ich möchte nur wissen, wie dieser wildfremde Mensch dazu gekommen ist. Ich kenne ihn doch schon so lange. Ich kaufe ja schon seit 2 Jahren bei ihm ein, seit wir den Krampus haben. Beim Kreisel und beim Fleischer kaufst du schon seit 10 Jahren ein. Und von denen ist noch keinem eingefallen, dir einen Antrag zu machen. Das sind ja auch nur ganz gewöhnliche Menschen. Und der Herr Nikolai, wer ist denn der Herr Nikolai? Wo waren jetzt das helle, freundliche Haus mit den sonnigen Stuben und die lieben, zierlichen Kinder, die darin rumspielten? Wo wäre es noch einmal aufgetaucht, mit all seinem ruhigen, warmen Glanz, wie ein schönes, lockendes Ziel? Hätten die Kinder noch einmal ihre feinen, weißen Arme nach ihr ausgestreckt und gewinkt, aber alles blieb kalt und dunkel. Und selbst das gute Gesicht des Tierhändlers, mit den bittenden Augen hinter den Brillengläsern, wollte nicht deutlich sichtbar werden, ihr nicht zur Hilfe kommen. Nur wie in fernem Rauch schwebte es an ihr vorbei, fremd und ausdruckslos, als habe es sie niemals freundlich angesehen. Frau Ortliebs Empörung begann sich in kläglichen Jammer zu verwandeln. Was kommt davon, wenn ein paar arme Frauen ohne Schutz dastehen und wenn man so ein junges, unvernünftiges Geschöpf allein in der Welt herumziehen lassen muss. Jeder dahergelaufene Mensch glaubt, dass er sich mit uns einem erlauben darf, was ihm gerade gefällt. Josephine warf den Kopf zurück. Mir sollte nur mal einer kommen. Und durch ihren herausfordernden Ton wurde die alte Frau wieder in ihre Entrüstung zurückgerissen. Aber diesen Herrn Nikolai will ich mir ausbeuten. Wenn er sich vielleicht einbildet, dass er sich an einem anständigen Mädchen vergreifen kann, bloß weil es keinen Vater hat. Jetzt erwachte ihn Anna eine heimliche Angst. Mein Gott, Mutter, er hat ja doch nichts gemacht. Nichts gemacht? Das nennst du nichts gemacht, wenn ein ganz fremder Mensch ein junges Mädchen in dieser Weise belästigt? Aber Er hat mich doch nur gefragt und dabei hat er sich auch noch 100 Mal entschuldigt. So etwas hat er dich eben nicht zu fragen, wenn ein Geschäftsmann die Einkäufe des Mädchens in einem Laden in einer solchen Weise ausnützt. Das ist ja doch die reine Verführung. Das sollte man doch wirklich zu Gericht gehen. Mutter. Jawohl. Und wenn es mir nicht darauf ankäme, unseren guten Namen ins Gerede zu bringen, würde ich es auch tun. Darauf kannst du dich verlassen. Aber ich werde dem Herrn Nikolai einen Brief schreiben. Noch heute. Anna streckte die Arme hilflos nach ihr aus. Jesus Maria, das darfst du nicht. Er hat es doch nur gut gemeint. Und nun fuhr Josephine wieder gegen sie auf. Das hast du davon, du alberne Gans. Hättest du der armen Mutter diese Aufregung nicht ersparen können, wo du doch weißt, wie es ihrem Herzen schadet. Bei diesen Worten griff sich Frau Ortlieb mit beiden Händen an die Brust und verzog ihr Gesicht zu einem kindisch wehleidigen Ausdruck. Wer wird denn auf mich, arme alte Frau, Rücksicht nehmen? Anna sank verzweifelt auf ihren Sitz zurück. Ja, aber mein Gott, ich hab doch nicht wissen können. Was brauchst du erst lang zu wissen? Josephine musste sie mit drohendem Erstaunen. Hättest du dem fremden Menschen nicht gleich die entsprechende Antwort geben können, damit wäre alles erledigt gewesen. Aber das habe ich doch nicht ohne weiteres tun können. Und jetzt sprach Josephines Blick und ihrem ganzen Gesicht unverhohlene, triumphierende Genugtuung. Warum denn nicht? Oder hast du am Ende wirklich daran gedacht? Sie brach wieder ein scharfes, hässliches Lachen aus. Den Antrag des Herrn Nikolai anzunehmen? Frau Ortlieb seufzte ergebungsvoll. Ich glaube, sie wäre wirklich imstand dazu. Noch einmal zuckte sie Anna auf wie ein letzter schwacher Widerstand. Du hast doch auch einmal geheiratet, Mutter. Einen Augenblick saß die alte Frau wie gelähmt und selbst Josephine war um ihre Fassung gebracht. Aber dann schlug Frau Ortlieb mit der flachen Hand auf den Tisch. Du willst doch deinen seligen Vater nicht mit so einem Mehlwurmgreisler vergleichen. Woher denn, Mutter? Wie kannst du das glauben? Aber... Das möchte ich dir auch ausgebeten haben. Verstehst du? Ihre Stimme zitterte in maßlos Empörung und nun hatte Josephine ihr böses Lachen wiedergefunden. Haha, diesen Herrn Nikolai möchte ich wirklich kennenlernen, weil er so einen tiefen Eindruck auf dich gemacht hat. Annas Widerstandskraft war völlig gebrochen. Sie tastete nur mehr nach einem rettenden Ausweg, auf dem sie den bissigen Angriffen der beiden Frauen entrinnen konnte. Ich habe ja nur gemeint, dass es eine ganz gute Versorgung für mich wäre. Wozu brauchst du denn eine Versorgung? Soll das vielleicht heißen, dass dir bei uns etwas fehlt? Oder dass es dir zu schlecht geht? Das Mädchen verschränkte die Hände im Schoß wie zu einer stummen Bitte und sah die alte Frau flehend an. Mein Gott, nein, Mutter, wie könnte mir denn so etwas einfallen? Ich hab doch nur gemeint, dass es für euch eine Erleichterung wäre, weil ihr dann im Haushalt mit einer Person weniger zu rechnen hättet. Bevor Frau Ortlieb darauf etwas entgegnen konnte, schnellte Josephine auf wie eine böse Katze. Mir scheint, du willst dich am Ende gar noch auf das Opferlamm hinausspielen. Du Scheinheilige, du! Wenn du schon die Geschichte mit diesem Menschen angefangen hast, dann sag wenigstens nicht, dass wir daran schuld sind und dass du es nur uns zulieb tust. Wo soll denn da für uns eine Erleichterung sein, wenn du aus dem Haus rennst und uns allein sitzen lässt? Ja, es braucht dann nichts mehr für mich gekauft zu werden. Keine Kleider und nichts. Josephine stieß einen Laut aus, der wohl ein Lachen sein sollte, aber mehr wie ein erstickter Wutschreiklang. Ha! Die Barbissen und Fetzen! Glaubst du wirklich, dass die so viel wert sind? Was? Und wer soll denn dann deine Arbeiten machen, wenn du weg bist? Vielleicht die Mutter mit ihrem kranken Herzen? Oder ich, allein nur ich, mit diesen Armen und meiner elenden Gesundheit? Aber dadurch wurde die Mutter noch gereizter. Dabei streifte sie ihre Blusenärmel bis an die Ellbogen zurück, dass die knochendünnen Arme darunter zum Forschen kamen. Da, schau her. Glaubst du, mir macht es Vergnügen, so ein armseliger Gerüpel zu sein? Glaubst du, ich wäre nicht lieber auch so ein gesunder Trampel wie du? Anna sah verzagt und beinahe beschämt an ihrer kräftigen, großen Gestalt herunter. Ich kann ja doch nichts dafür, dass ich gesund und stark bin. Nein, gewiss kannst du nichts dafür. Aber deshalb brauchst du nicht so rücksichtslos und egoistisch zu sein. Was sollen denn wir anfangen, wenn du fortgehst? Und jetzt gar, wo der Wald immer größer wird und immer mehr braucht, sollen wir uns vielleicht einen Dienstboten ins Haus nehmen? Irgend so ein Luder, das nur darauf wartet und aus ist, einen zu bestehlen? Und am Ende noch einen Liebhaber hat, der sich Emily in der Nacht einschleicht und uns umbringt und die ganze Wohnung ausraubt? Nein, nein. Und nun fiel ein, wie auch Herr Nikolai sich gegen die Aufnahme eines fremden Menschen in sein Haus ausgesprochen hatte. Und sie erkannte sehr deutlich, dass Josephine und die Mutter wirklich keine schwere Arbeit leisten konnten. Du hast recht. Daran habe ich tatsächlich nicht gedacht. Dass du es wenigstens einsiehst, hätte das nicht gleich einfallen können. Frau Ortlieb war über den schreienden Ton, in den ihre ältere Tochter sich hineingeredet hatte, zuletzt doch ein wenig erschrocken. Zugleich fühlte sie, dass Anna kaum ihrem Ernst daran dachte, die Werbung des Herrn Nikolai anzunehmen und aus dem Hause zu gehen. Und so meinte sie, schon ohne Gefahr beruhigend eingreifen zu können. Sie wird halt überrascht gewesen sein. Es ist ja doch keine Kleinigkeit, wenn so ein junges, unerfahrenes Ding von einem fremden Menschen so rücksichtslos überrumpelt wird. Josephine begann als Erste wieder zu nähen. Deswegen braucht sich aber nicht gleich den Kopf verdrehen zu lassen, murrte sie und warf der Schwester noch einen kurzen, giftigen Blick zu. Ich hab wirklich nicht gewusst, was er eigentlich von mir will. Mit diesen Worten sagte Anna durchaus keine Lüge, denn sie erinnerte sich noch ganz gut, welches fassungslose Entsetzen sie bei der Frage des Herrn Nikolai erfüllt hatte. Siehst du, nickte Frau Ortlieb befriedigt. Es ist mir nur unbegreiflich, wie sich ein solcher Krämer so etwas gegen dich herausnehmen kann. Die Leute werden wirklich von Tag zu Tag immer unverschämter. Und dümmer und rücksichtsloser, ergänzte Josephine. Sie sah aber Anna dabei nicht mehr an. Erst nach einer Weile meinte sie wieder, was wirst du denn jetzt machen? Sich gar nicht mehr um den Menschen kümmern, warf die Mutter ein. Das ist das Einfachste. Anna griff nun auch wieder nach der Nadel und senkte den Kopf tief auf ihre Arbeit. Ich kann ihm das nächste Mal sagen, dass es nicht geht. Josephine zuckte förmlich zusammen. Du wirst doch nicht mehr hingehen. Ja, aber wir brauchen doch Sand und Würmer für den Krampus. Die wird man wohl auch anderswo bekommen. Frau Ortlieb machte eine ungeduldige Kopfbewegung und Anna nickte ohne aufzusehen. Ja, das kann ich auch. Dann arbeiteten alle drei weiter, als sei gar nichts vorgefallen, und nach einiger Zeit begannen Josephine und die alte Frau sich wieder über irgendeine Nachbarin zu unterhalten, und Anna hörte ihnen schweigend zu. Aber nun musste sie sich nicht mehr fürchten, durch ihre Teilnahmlosigkeit aufzufallen oder sich zu verraten. Nachdem die beiden Mädchen am Abend in ihr Zimmer gegangen waren, um sich zu Bett zu legen, trödelte Josephine beim Entkleiden gegen ihre Gewohnheit die längste Zeit unschlüssig herum. Bald machte sie sich allerhand mit ihren Kleidern zu schaffen. Bald kramte sie wieder in der Schublade herum, als habe sie dort etwas verlegt. Und dabei beobachtete sie heimlich und unausgesetzt die jüngere Schwester, die sich auch nur mit müder Trägheit bewegte und an ganz andere Dinge zu denken schien. Als Anna sich endlich halb entkleidet aufs Bett setzte und den Begriff für ihre Schuhbänder zu lösen, plötzlich die Hände auf den übereinander geschlagenen Knien verschränkte und trübselig in die flackernde Kerzenflamme starrte, schlich Josephine langsam an sie heran und setzte sich in ihrer Nähe auf einen Sessel. Jetzt sag mir mal, Anna, wie war denn eigentlich diese ganze Geschichte mit dem Nikolai? Anna erschrak zuerst ein wenig über die Frage, aber weil die Stimme der Schwester freundlich und teilnehmend klang und weil sie sich selbst seit heute Nachmittag wie eine Verbrecherin vorkam und das Bedürfnis fühlte, sich durch eine nähere Beschreibung des ganzen Vorfalls gewissermaßen zu entschuldigen, begann sie zuerst ein wenig stockend und verlegen, dann aber immer wärmer und eindringlicher zu erzählen, auf welche Weise sie mit dem Herrn Nikolai näher bekannt geworden war. Sie sprach von seiner großen Liebenswürdigkeit, die ihn so vorteilhaft von anderen Geschäftsleuten unterschied, sie berichtete von seiner Bildung, seinen erstaunlichen Kenntnissen und nicht zuletzt von seiner Küche mit dem herrlichen Kochgeschirr, das er selbst so rein und so blank zu halten verstand. Sie verschwieg auch die Zukunftspläne nicht, die er vorher entwickelt und zu deren Verwirklichung er eben schließlich ihren Beistand erbeten hatte. Und dabei betonte sie immer wieder seine Güte und sein rücksichtsvolles Benehmen, das niemals den Gedanken an eine Ungezogenheit oder wohl gar an etwas Ungebührliches aufkommen ließ. Josephine hörte ihr sehr aufmerksam zu, aber je länger Anna sprach, umso mehr verwandelte sich ihre anfänglich ein wenig lüsterne Neugier in gleichgültige, gelangweilte Enttäuschung. Und zuletzt stand sie mit einer wegwerfenden Handbewegung vom Sessel auf. Sei froh, dass nichts daraus geworden ist. Ein Mensch muss ja nach deiner Beschreibung ein halber Krüppel sein. Und dann ein Mann, der für sich selbst kocht und das Geschirr wäscht. Sie lachte auf. Ha, ich danke. Ja, aber er ist so gut und freundlich, wagte Anna einzuwerfen. Ach was, du fällst halt jedem Menschen gleich herein. Dem guten Herrn Nikolai scheint sich's nur darum gehandelt zu haben, eine billige und verlässliche Arbeitskraft zu bekommen. Oder bildest du dir vielleicht ein, dass ihn deine Schönheit berückt hat? Sie hatte sich jetzt entkleidet und niedergelegt. Hier bei uns weißt du wenigstens, wofür du arbeitest. Wenn du wirklich so dumm gewesen wärst, ihn zu heiraten und dich mit ihm auf so einen Bauernhof zu setzen, hättest du den ganzen Tag rackern und schinden können, wie eine Stallmagd und alles nur für seine Tasche. Stell dir einmal vor, was das heißt, so eine Wirtschaft zu führen. Aus der Ferne raus schaut es sich ja sehr nett und verlockend an, aber in Wirklichkeit, nach 3 Tagen hättest du alles stehen und liegen lassen und den Herrn Nikolai dazu, wenn du drauf gekommen wärst, wie gut er es eigentlich mit dir meint. Sie löschte ihre Kerze aus und drehte sich nach der Wand um. Na, gute Nacht, heute sollst du besonders gut schlafen. Nun lag Anna wieder mit offenen Augen im Finstern, wie all die Tage her. Sie hörte die tiefen, regelmäßigen Atemzüge der Schwester und auch heute überfiel sie wieder eine schwere Müdigkeit. Die aber war nicht so schön und friedlich wie an den vorhergegangenen Abenden, sondern quälend und schmerzhaft, wie vor dem Beginn einer tückischen, schleichenden Krankheit. Und die Dunkelheit, aus der sonst so helle, freundliche Bilder vor ihr aufgetaucht waren, legte sich auf sie wie eine starre, undurchdringliche Decke, die ihr den Atem beengte und die sie doch nicht von sich wegschieben konnte. Sie dachte ehrlich darüber nach, ob Josephine wohl recht haben möge, wenn sie sagte, dass Herr Nikolai sie nur wegen ihrer Arbeitsamkeit und aus Eigennutz heiraten wolle, und es hätte sie überglücklich gemacht, diese Meinung teilen zu können. Aber das vermochte sie nicht, so klar und ruhig sie auch alles überlegte. Sie wusste, dass sie nicht schön, ja nicht einmal hübsch war, und dass sie einem Manne nichts anderes zu bieten hatte als ihre Jugend und ihre Gesundheit. Trotzdem fühlte sie ganz deutlich, dass Herr Nikolai sie nur um ihres selbst willen begehrte und dass sie es gut bei ihm haben würde. Zumindest so gut wie daheim bei der Mutter und den Geschwistern. Freilich, das eine hatte sie erst heute erkannt, als Josephine es ihr so hart und rücksichtslos ins Gesicht schrie, dass sie die alte, kränkliche Frau und die schwächliche Schwester nicht allein lassen dürfe. Und noch etwas kam ihr erst jetzt in seinem vollen Umfang zu Bewusstsein. So selbstverständlich es auch war, oder vielleicht hatte sie eben deshalb noch nie so recht daran gedacht. Wenn sie die Frau des Herrn Nikolai geworden wäre, dann hätte sie nicht nur die anderen verlassen, sondern sich selbst auf immer aus diesem Heim und diesem altgewohnten Leben herausgerissen. An diesem Gedanken klammerte sie sich krampfhaft an, als könne er sie aus ihrem dumpfen Elend wieder in Frieden und Ruhe hinausführen. Sie vergegenwärtigte sich die ganze Wohnung mit allen Räumen und allen Winkeln, mit jedem Möbelstück, jedem Teppich und Vorhang, den sie schon von ihrem ersten Kinderblick an erkannte. Sie ließ ihr ganzes Dasein an sich vorbeiziehen, mit seinen hunderterlei kleinen Wandlungen und Nichtigkeiten, die ihnen allen so lieb und unentbehrlich waren. Sie dachte an die endlosen Aufräume und Reinigungsarbeiten, an ihre Einkaufsgänge in die verschiedenen wohlbekannten Geschäfte, an die Zubereitung der Mahlzeiten und an die ruhevollen nachmittäglichen Nähstunden mit ihren weitschweifigen, aus einer heimlichen Geborgenheit heraus geführten Gesprächen. Und zuletzt fielen ihr sogar die regelmäßigen Besuche bei den Großeltern ein, die ihr niemals sonderlich Freude bereitet hatten und die doch wie etwas Notwendiges zum Ganzen gehörten. Und wie sie nun in ihrer nächtlichen Bangnis alle diese längst bekannten Dinge wieder vor sich aufsteigen sah, da erschien sie ihr mit einem Mal so kostbar und begehrenswert, dass der Gedanke, sich für immer von ihnen zu trennen zu müssen, wie ein kühlender Schauer über sie hinwegrieselte. Zugleich begann sich ein geheimes, erlösendes Glücksgefühl in ihr zu regen, weil sie wusste, dass es ja noch nicht zu spät war und sie noch bleiben konnte, und dieses Gefühl wurde immer stärker und rücksichtsloser. Es drängte alle anderen Empfindungen immer mächtiger aus ihr hinaus und erfüllte sie zuletzt mit der breiten, ruhigen Erkenntnis, dass sie in ihrem jetzigen Leben nicht nur bleiben musste, sondern auch bleiben wollte. In diesem Augenblick stürzte das helle, sonnige Haus zusammen, wie eine morsche Mauer, und die lichten, lieblichen Kindergestalten versanken in eine schwarze, unfruchtbare Tiefe, aus der sie nie wieder emporsteigen sollten ans lockende Licht. Am nächsten Morgen wurden die beiden Mädchen durch ein lautes Rufen ihres Bruders noch aus den Betten in die Küche hinausgeschreckt. Der junge Walter Ortlieb pflegte täglich, schon vor dem Frühstück, bevor er zur Schule ging, eine Stunde lang zu arbeiten und das, was er am Vortag gelernt hatte, zu wiederholen. Sein erster Gang aber nach dem Aufstehen galt jedes Mal dem starren Krampus, dessen Häuschen an der Wand neben dem Küchenfenster hing. Als nun die Schwestern hinauskamen, stand Walter ratlos vor dem Käfig und starrte den Vogel an, der tot und steif im Sand auf dem Rücken lag und die beiden Beinchen mit zusammengekrampften Krallen an den Leib gezogen hielt. Sie konnten sich alle nicht erklären, warum das Tier plötzlich über Nacht zugrunde gegangen war, ohne um vorhergegangenen Tage irgendwelche Anzeichen von Krankheit verraten zu haben. Daran dachten sie allerdings nicht, dass sie allmählich die Vorschriften des Herrn Nikolai ganz außer Acht gelassen und den Vogel so lange mit allem Möglichen gefüttert hatten, bis er zuletzt sein eigenes Futter verschmähte und sich nur mehr von menschlichen Speisen nährte. Und nun mochte er durch die ungewohnte Kost und seine ruhsame Lebensweise im Laufe der Zeit verfettet und schließlich einem Herzschlag erlegen sein. Sie stellten allerhand Vermutungen und Erwägungen an, und zuletzt meinte Josephine zu Anna gewendet: »Jetzt brauchst du dir wegen dem Sand und den Mehlwürmern nicht mehr den Kopf zu zerbrechen.« Frau Ortlieb, die mittlerweile auch in der Küche erschienen war, sagte mit unverhohlener Zufriedenheit: »Gott sei Dank, dass das Vieh krepiert ist. Es hat uns nur Schereien und Sorgen gemacht.« Anna aber fühlte sich durch den Tod des Vogels so merkwürdig berührt, dass sie im Stillen den Entschluss fasste, dem Herrn Nikolai nicht zu schreiben, sondern ihm selbst und noch am heutigen Tage Bescheid auf seine Frage zu bringen. Als sie am Vormittage alle Einkäufe erledigt hatte, lenkte sie ihre Schritte in die enge Seitengasse, die sie nun schon so gut kannte, und trat in den kleinen, dunklen Laden ein. Und alles war wieder so wie bei jedem ihrer Besuche. Die heisere Glocke, in der an das Geschäft angrenzende Küche rasselte. Die Tauben gurrten, ein Hund bellte, nur Herr Nikolai kam diesmal nicht durch die rückwärtige Glastür zum Vorschein, sondern stand schon im Laden und reinigte einen Vogelkäfig. Sobald er das Mädchen sah, hustete er ein paar Mal leise, aber beherrschte sich doch so weit, dass er ein Päckchen Vogelsand aus seinem Schubfach hervorholte und auf den Tisch legte. »Oh, Fräulein Ortli!« Anna vermochte vor Herzklopfen kaum einige Worte rauszubringen. »Ich danke, Herr Nikolai. Ich brauche heute keinen Vogelsand. Ich bin nur gekommen, um Ihnen zu sagen, dass ich...« Weiter konnte sie nicht, aber Herr Nikolai schien es auch gar nicht zu erwarten oder zu verlangen. Er wurde nur womöglich noch kleiner und schmächtiger und schob sich die Brille auf der Nasenwurzel zurecht. »Ja, ich weiß, ich habe es mir ja eigentlich gedacht, und nach kurzem Schweigen mit sehr leiser Stimme: Solche Wünsche dürfen einem wohl nicht in Erfüllung gehen, nicht wahr?« Sie fühlte, wie unter seiner schmerzlichen Entsagung ihre Entschlossenheit zu zittern begann. Bitte, sind Sie nicht böse, Herr Nikolai? Da lächelte er wieder in seiner gütigen, nachsichtigen Weise und berührte dabei mit der Hand ihren Arm, als ob er sie beruhigen wollte. Aber mein liebes Fräulein Ortlieb, im Gegenteil, Sie müssen mir verzeihen, dass ich so unbescheiden war. Nein, Herr Nikolai. Sie wurde beinahe heftig. Nein, das dürfen Sie nicht sagen, aber es geht wirklich nicht. Ich kann die Mutter und die Schwester nicht allein lassen. Die Mutter ist schon alt und recht kränklich, und die Josephine ist auch ein recht schwächliches Mädel. Sie können allein nicht mit der Arbeit fertig werden, und dass Sie keinen Dienstboten ins Haus nehmen wollen, das müssen Sie doch selbst einsehen, nicht wahr? Herr Nikolai nickte. Ja, das schon. Er senkte den Blick auf das kleine Sandbäckchen, das er wie Spielen in der Hand hielt. Ich wollte Ihnen allerdings den Vorschlag machen, die Frau Mama und das Fräulein Schwester zu uns herauszunehmen. Anna musste sich mit der Hand auf den Ladentisch stützen. Oh mein Gott, wie unendlich gut und rücksichtsvoll Herr Nikolai war. An alles dachte er, sogar an diesen Ausweg, der er selbst, um deren Mutter und Schwester es sich doch handelte, niemals eingefallen wäre. Und es war umsonst, sie durfte nicht. Und sie wollte nicht. Ich danke Ihnen, Herr Nikolai. Ich weiß, dass Sie es sehr gut mit mir meinen. Aber es geht nicht. Mein Bruder muss ja die Handelsschule besuchen und in 1-2 Jahren soll er schon eine Anstellung bekommen. Hier in der Stadt, er braucht uns ja auch. Ja, ja, Sie müssen wohl wissen, was Sie zu tun haben, Fräulein Ortlieb. Aber es ist schade, sehr schade. Eine Weile sah er noch trübselig durch die Brillengläser vor sich hin. Dann richtete er sich mit einem Ruck auf und zwang sein Gesicht zu einem Lächeln. Nur, da kann man halt nichts machen. Und während er ihr die Hand entgegenstreckte, muss es halt zwischen uns beiden beim Alten bleiben. Sie wich ängstlich einen Schritt zurück. Ach nein, Herr Nikolai, das wird wohl nicht gehen. Er ließ die Hand sinken und wurde wieder ganz traurig. Mein Gott, liebes Fräulein Ortlieb, ich werde Sie mit meiner Zudringlichkeit doch nicht so beleidigt haben, dass Sie mir Ihre Kundschaft entziehen wollen. Sie schüttelte heftig den Kopf. Nein, Herr Nikolai, nein, aber wir brauchen jetzt keinen Sand mehr und keine Mehlwürmer. Der Krampus ist nämlich auch krepiert. Und weil sie spürte, wie ihr die Tränen in die Augen schossen, drehte sie sich hastig um und verließ den Laden, ohne dem kleinen Mann noch einmal die Hand zu reichen. Herr Nikolai stand lange Zeit reglos und starrte die Glastür an, durch die sie verschwunden war. Dann ging er langsam in seine Küche, aber heute hatte er keinen Blick für die glänzende Pracht der Kupfer- und Nickelgeschirre. Müde ließ er sich auf einen Schemel neben dem Herde nieder, in dem schon das Mittagsfeuer brannte. Und als er nach einer Weile in einem der Töpfe verdächtig zu prasseln begann und er unwillkürlich einen Löffel voll Wasser nachschöpfte, um das Unheil zu verhüten, da wusste er mit grausamer Klarheit, dass es sein Los war, sich das ganze Leben lang selbst sein Essen kochen zu müssen. Beinahe am gleichen Tage waren Krampus und Herr Nikolai in den Kreis der ortliebschen Familie eingetreten und am gleichen Tage verschwanden sie auch wieder daraus. Ende des zweiten Kapitels, gelesen von Schalkmar.